Da es immer mal wieder zu Missverständnissen kommt, hier ein kleiner Disclaimer. Dieser Podcast gleicht nicht der Tagesschau, nicht dem Heute-Journal oder den Tagesthemen, sondern eher Bild, Morgenpost oder Super-Illo. Das heißt, wir schreiben uns gar nicht auf die Fahnen, seriös alle Neuigkeiten zu berichten, sondern wir machen Boulevard. Das heißt, wir berichten mit spitzer Zunge und klarer Meinung über die eher skurrilen Vorkommnisse in der Szene. Dabei wird überspitzt und auch Sarkasmus und Ironie sorgen dafür, die Dinge überdeutlich zu beleuchten und das durchaus auch mal in Stammtischsprache. Man sollte also vielleicht ins Nachdenken kommen können, aber nicht alles allzu ernst und zu wörtlich nehmen. Wer also gut recherchierte Neuigkeiten erwartet oder gerne vollgeschleimt wird oder gegrüßt wird, der sollte exakt jetzt abschalten. Vielen Dank. Und jetzt... Welcome to the show. Drücken wir auf Aufnahme. Habe ich jetzt, also läuft, genau. Läuft. Ja, wir müssen uns das Läuft angewöhnen, werden wir die Nachfolger. Ich höre schon die ersten Sprüche vor, es gibt ja Nachfolger und. Wow. Ich möchte gar kein Nachfolger sein. Als Nachfolger bin ich auch immer eine Kopie und die Kopie ist immer schlechter als das Original. Dann bist du ja der Erbe praktisch. Ja, das aber genau möchte ich gar nicht sein. Ich hatte ja was für den JR vorbereitet, weil der hat mich nämlich nach etwas gefragt. Deswegen mache ich es gleich mal schnell hier. Das kriegen wir auch in diesen 2 Minuten runter. Also für 4 Personen, du brauchst 1 Knolle Fenchel, 2 Paprikaschoten, rot und gelb, 2 mittelgroße Tomaten, 250 Gramm Staudensellerie, 500 Gramm Spitzkohl oder Weißkohl, 1 kleine unbehandelte Zitrone, 1 kleine Gemüsezwiebel, 1 Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 Esslöffel Gemüsebrühe, 1 Chilischote, eventuell Fenchelsamen, 1 Dose 425 Milliliter. Was ist denn das? Artischockenherzen, Salz, Pfeffer, Basilikum. Ich glaube übrigens, der hört auch nur live zu. Das heißt, der ist der Einzige, den damit jetzt nicht nervt, ist er. Gemüse putzen, waschen, Fenchel in feine Spalten schneiden. Ich erzähle jetzt nicht weiter. Nee, ich muss jetzt auch, ich glaube, wir können jetzt 1859, wir schmeißen uns mal wieder an hier. Wir sind so aufgeregt. Achso, also jetzt connecte ich da erstmal wieder. Ich muss erstmal wieder was eintragen. Und zwar, was ist denn das heute? DSM, was haben wir gesagt? 064? 064, genau. Ich kann mir das einfach nicht merken. Ich sehe das auch nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Pass auf, ich mach's anders. Das Rezept findest du auf www.lecker.de/Rezept. Wir sind noch gar nicht. Doch, wir sind doch, wir sind schon drauf. Oh shit, ich muss 1000 Mikes ja auch nochmal eben starten. /88 1505 mediterrane Kohlsuppe. Übrigens, da fängt er tatsächlich an zu senden auf Mixlr, während ich noch den Titel eintippe. Das haben sie aber auch nicht glücklich gelöst. Ne? Sind wir denn, aber du bist ja bei dem Video auch noch nicht drauf. Nee, eins nach dem anderen. 1000 Mikes ist jetzt. Zack, jetzt sind wir auch bei 1000 Mikes live on air, wie mir gerade mein Schweinecomputer hier erzählt. Der sollte eigentlich ruhig sein, aber er ist es nicht. Jetzt guck mal, jetzt öffentliche Übertragung. Oh mein Gott. Die Übertragung wird jetzt gestartet. Denn wir müssen jetzt mal dazu sagen, wir machen heute uns mal diesen kleinen Gag. Und ich habe es mir überlegt, das könnten wir mal machen. Und dann habe ich überlegt, müssen wir auch schnell machen, sonst findet sich bestimmt wieder irgendwer, der behauptet, er wäre der Erste, obwohl wir das ahnen. Nee. Ich gebe das mal in den Chat. Heute kann man uns live auf YouTube sehen. Wir machen jetzt praktisch diesen hier, Herrn. Ich muss jetzt mal. Achso. Bei MixiTV. Mach den Scheiß da aus. So. Okay. Wir müssen erstmal sagen: Hallo in die Runde. Ich glaube, jetzt läuft alles. Es dürfte alles. Der Fotopodcast war eher. Nein, ich meine aber der erste Geocaching-Podcast. Wir wollen auch mal die Ersten sein, auch wenn es nur einmal klappt. Beim Sex klappt es uns auch schon immer ganz gut. Aber ne, heute, top. Siehst du? Wir haben jetzt alles am Laufen, glaube ich. Und ohne, dass wir eine Viertelstunde Vorlauf haben. Das heißt, wir können jetzt eine Viertelstunde Kohlensuppengolade wieder vorlesen. Ja, das habe ich schon vorgelesen. Ist er überhaupt im Chat? Habe ich das sehe ich das nicht, nee, da ist das Ding JR davor. JR kann man jetzt nicht so gut sehen, weil wir unser... Nee, ist er noch nicht. Nee. Okay. Vielleicht hört er ja auch doch nur Konserve, man weiß es nicht, aber er kriegt sein Kohlensäure-Rezept auf jeden Fall. Sonst schicken wir ihm das nochmal einzeln zu. So, Vorspann. Guck mal, jetzt habe ich extra groß gemacht für uns die Schrift, dass du OneNote auch mitlesen kannst. Ich kann das nicht sehen, da leuchtet die Lampe rein. Echt? Ja. Oh, dann drehe ich immer ein Stück zur Seite. Das geht los mit Podseed. Kannst du jetzt besser? Ja, perfekt. Wenn ihr euch übrigens wundert, dass Tresor heute so klein und blau ist. Blau, ich bin hier immer. Wir haben entschlossen, wir bringen ihn nicht ins Bild. Das könnte nur Probleme geben mit Urheberrecht und ähnlichem. Und da müssen wir auch Ü18 ankreuzen, weil er ja mal nackig podcastet. Ich muss mich erstmal kratzen. Ja, fummeln wir dran rum. Also fangen wir an. Podseed läuft gut an. Das wird die meisten gar nicht so sehr interessieren. Ist halt eine technische Geschichte. Wir haben ja unsere Files jetzt ausgelagert. Ich habe das Gefühl, bei 1000 Mikes kommen wir ein bisschen sehr laut raus. Aber da müssen die jetzt mit leben. Wie, habt ihr nochmal den Link? Achso. Zu was haben wir den Link? Zum Hangout, glaube ich, meint er. Ja, da muss der Chat den mal kopieren. Ich habe den ja schon einmal reingestellt. Podseed, den Link findet man ja bei uns auf der Seite. Und jetzt kann man sich die Hörerzahlen endlich mal angucken. Und die sind also in etwa ein Fünftel von dem, was wir immer selbst gedacht haben und gemessen haben. So wie wir es immer machen, das Ziel sehr hoch setzen und dann gekonnt unterlaufen. Genau. Also jetzt haben wir tatsächlich das ausgelagert und haben endlich Zahlen, auf die wir uns verlassen können. Und da sind wir echt ganz glücklich mit, weil jetzt haben wir wenigstens mal eine Vorstellung, wie viele uns hören. Also doch 15. Es war aber ein bisschen deprimierend. Ich habe heute nochmal geguckt. 982 oder sowas, also die haben die 1000 nicht voll gemacht, die Säcke. Oh. Aber da kommen ja noch die 40 von Archive.org dazu und dann, also unten 1000er können wir rechnen, haben wir. Wow. Kommen auch die Live-Zuhörer zu, aber das macht auch alles nicht mehr viel. Dafür haben wir echt verdammt wenig Bewertungen auf iTunes. Ja, das nicht, nicht nur das, irgendwo. Auf Facebook und so keine Sterne, keine Likes. Na gut, die hören das alle, die finden das alle scheiße. Nee, Ernst, aber die Zahlen, da haben wir jetzt die Finger nicht mehr drin. Und Quantum Prost, der Zwischenmahlzeit, hat da auch mal nachgefragt, weil ihn auch das mit den Zahlen schon interessierte. Hm? Und hat sich auch mal Leute lassen von denen, wie die das messen. Und die sind da wohl schon ziemlich genau. Also die sortieren schon so Mehrfachmessungen aus oder Handys, die das in Stücken. Also die sind wohl viel genauer, kriegst du es wohl nicht als da. Bringt es jetzt noch was, wenn wir Usimo auf dem Klo nochmal... Ja, jetzt erst recht. Aber er muss dann immer eine IP-Nummer zu, er muss vorher den Router ab und zu mal doch rebooten, damit die IP sie wechselt. Okay, das machen ja so schon, das müssen wir ihm mitgeben. Ja. Ne? Also immerhin hat es ja ein bisschen Aufregung in die Szene gemacht. Es gab ja auch Podcasts, die sagen, sie hatten ähnliche Hörerschaften wie wir, also die behaupten tatsächlich, sie haben dann 15.000. Die sind sozusagen mit in den Sog gerissen worden. 15.000 also, ist aber eine schöne Nummer. Ja, fand ich auch. Also wir können jetzt nicht mehr rumspacken, sondern das kann jetzt jeder öffentlich eingucken. Das haben wir ja auch verlinkt. Und wer sich für Hörerzahlen interessiert, mein Gott, ist das sowieso scheißegal, wie viele zuhören. Wir machen das trotzdem, von daher. Aber da kann jetzt jeder mal gucken. Und ich habe gerade heute einen Podcast gehört und das war ein ganz anderes Thema, also ganz andere Branche. Aber auch die waren echt mal interessiert, gar nicht um zu wissen, ob sie viel oder wenig haben, sondern einfach mal, um überhaupt mal so einen Vergleich zu haben, was normal ist. Deswegen finde ich dieses Podseed echt klasse. Das sind so 30 Podcaster mittlerweile und da kannst du einfach mal zu Vergleichszahlen sehen, was eigentlich wirklich normal ist. Ja, richtig, von den großen Podcasts mal abgesehen. Ja, das ist ja nun nicht normal. Du, da ist der Einschlafen-Podcast mit 20.000 Abrufen im Monat dabei. Also ja, das ist ein großer. Ich würde mal Luftpost interessieren, weil den höre ich auch gerne. Ja, alle machen es natürlich nicht da, aber okay. Ja, was habe ich übrigens letztens gehört? Wir sind wie Bud Spencer und Terence Hill, weißt du? Dann bist du aber der Bud und ich bin Terence. So dick bin ich jetzt auch nicht. Lass uns mal die Technik zu Ende bringen, ja. Dass wir das mal mit einem Abwasch runter haben, damit dann auch Geocaching-Podcast folgen kann. Was mich echt interessiert, und das würde ich mal mir wünschen in den Kommentaren so ein bisschen, ich habe da einen Artikel geschrieben, da hat überhaupt keiner dazu kommentiert, holt sich noch jemand was anderes als Mono oder Stereo bei uns? Wir haben ja auf Archive.org noch so ein paar andere Sachen, aber Mono oder Stereo scheint mir am meisten genutzt zu werden. Was kann er sich denn noch holen? Da gibt's noch so ein also verschiedene Formate noch und also. Auch noch eine Mono-Version, die halb so groß ist, dafür aber auch eine beschissenere Qualität hat. Ich weiß nur nicht, ob das überhaupt irgendeiner nutzt. Da sind 40 Abrufe auf Archive.org, das können aber auch noch Leute sein, die das mit dem Stereo nicht mitgekriegt haben und sich da das Stereo holen wollten. Ich weiß es nicht, also da bitte mal kommentieren, da braucht nicht großartig geschrieben werden, sondern einfach so eine kurze Info, bringt das irgendeinem was oder können wir es auch weglassen. Also Mono und Stereo werden wir jetzt immer beides auf der Seite verlinken und da gibt es ja jetzt auch eine eigene Kategorie für, so dass die Stereo gerne haben wollen, sich das auch holen können. Und seit der vorletzten Folge haben wir auch richtige Stereo. Also einer spricht links, einer rechts. Was, wie hole ich es mir denn jetzt, wenn ich es immer einfach in meinen Podcatcher reinschmeiße? Haben wir alles verlinkt auf unserer Seite. Hast du oben rechts hast du die ganzen RSS-Feeds und da steht jetzt auch RSS-Stereo. Ach so. Habe ich jetzt dazu geschrieben. Ist jetzt eine neue Kategorie und dann kann man, wenn du es darüber machst, dann kriegst du praktisch nicht mehr Mono, sondern kriegst du die Stereo-Variante. Und hast einen, der von links und einen, der von rechts spricht. Manche finden das, also ich finde es auch selber schöner, aber manche wollen auch auf einem Ohr hören, weil sie es beim Einschlafen brauchen. Ich höre es nur im Auto, aber nicht unseren. Okay. So, was haben wir noch? Das wollte ich einfach mal pluggen hier. OC macht jetzt auch einen Podcast. Boah, Mika macht die. Ich habe den erst mitgemacht tatsächlich. Ich war da zu Gast mit drin in diesem Hangout. Das war eigentlich auch mal ein interessanter Einblick. Also ich werde jetzt nicht jeden mitmachen, weil die das montagabends machen. Ist mir zu spät. Wer macht das denn? Mika oder wer? Mika und noch zwei, drei Leute. Kann man auf deren Seite aber auch finden. Zwei Minuten oder länger? Nee, der ging eine Stunde. Okay. Also ich fand den ganz brauchbar. Die erklären so ein bisschen, was da vorgeht, hinter den Kulissen auch. Beraten, was man als nächstes machen könnte und muss. Fand ich ganz gelungen. So, was haben wir noch? Ja, ich bin zutiefst getroffen, dass wir bei Wixi bei Wixi TV nicht geht's. Scheiße, ich wollte mir das extra verkneifen. Habe ich zu oft drüber nachgedacht, dass wir da nicht genannt wurden. Nein, ernsthaft. Also Wir schmieren den nicht genug. Er hat sich dann auch noch gleich gemeldet und gesagt, jetzt hat er uns in seinen Podcatcher geschmissen. Mein Gott, lass uns Scheiß, wenn du uns nicht hörst, dann hörst du uns nicht. Dann können wir echt gut beleben. Da wir eh keine Werbung und nichts machen, ist das bei uns völlig belanglos, wie unsere Hörerzahlen aussehen. Also nimm doch nicht immer alles gleich so ernst, was wir irgendwo vertwittern. Ich glaube, der ist uns schön auf den Leim gegangen. Ich habe das nur gesehen, habe das einfach mal so gefragt. Ich war kurz davor, ihn zu entfolgen. Also bei Mixi TV, ne, bin ich ja einer der Abonnenten. Echt? Nee, also Abonnent mich nicht. Ich habe ihn aber auch tatsächlich, ich habe ihn aus Rache auf Twitter entfolgt. Nein, ich habe ihn da entfolgt. Da kommen die Filme immer und die sind für mich halt nicht so interessant. Mein Gott, also nochmal, wenn wir so eine Sprüche da auf Twitter oder ähnliches mal machen, ey, muss man denn da alles noch ein Smiley und eine Erklärung schreiben? Nein, wir sind keinem böse, wenn er uns nicht hört. Punkt. Ja, ich würde trotzdem aufpassen, wenn man mal abends aus dem Haus geht, über die Straße geht. Ja. Ich würde mich umgucken. Echt? Du meinst, ich hätte Moskau in Kassel oder nicht hinschicken sollen? Nein, also wie gesagt, denk dran. Wie hast du das mal so schön formuliert? Das war auch mal die Folge, der Titel in der Show ist vieles Show. Ach so, ich hätte jetzt Vibrator gesagt, aber das hätte ja nicht gepasst. Wir sind natürlich meistens, was wir sagen, stimmt. Das dürfen wir kein Thema bringen, weil der Interceptor hat den Raum verlassen. Jetzt schreibt er ja nicht mit. Also ich lese das gerade mit der Frikadelle am Ohr. Das letzte ist Kommentare. Kommentare haben wir auch ein paar bekommen, aber das ist auch falsch unter Kommentare eingereicht hier gerade. Nee, ich habe gar nichts unter Kommentare. Was ich als letztes so im Vorspann habe, es gibt noch ein heißes Gerücht, dass wir, auch wenn wir Gerüchte kriegen, müssen wir die auch zwingend raushauen. Ja, das Koblenz, stimmt. Das wissen die selber noch nicht. Das Schloss, es geht um das Schloss. Ja, genau. In Koblenz, ne? Da gibt es ein Trauzimmer. Und da gibt es ein Event 2016. Müssen wir jetzt noch eigentlich was sagen? Obwohl doch, wenn ich sehe, dass manche unsere Witze nicht verstehen, müssen wir es jetzt nochmal. Also, da, Jörg und ich, wir trauen uns jetzt endlich. Da könnt ihr. Stimmt, es gibt ja jetzt gleichgeschlechtliche Ehe. Also 2016 behaltet das Trauzimmer in Koblenz. Das weiß, glaube ich, die Orga selbst noch nicht, aber es. Wette, dass da könnte, ne, und so, also. Da könnte man mal, ne? Ja. Jörg? Da kann man ja mal ein großes, breites Bett für die Hochzeitsnacht. Jörg? Ja. Auch ja. Ja, ich gucke hier gerade, guck mal, hier können wir uns das Aufgaben schon mal angucken. Im Detail, wenn du da jetzt draufklickst. Ich würde ja nicht auf links klicken in der. Stimmt, guck mal, wir haben 7 Zuschauer auf diesem, Oh ja, tatsächlich, das gucken 7 über YouTube. Das sind bestimmt kleine Kinder, die gar nicht begreifen, was wir machen. Man sieht ja nichts. Guck mal, die zwei Doofen da. Du, wir werden doch YouTube-Stars. Also ich habe zu dem YouTube muss man mal sagen, jetzt alle, die Konserve hören, sind jetzt etwas verwirrt, aber das, ich hoffe eigentlich, hoffe eigentlich mal, dass man das auf YouTube später auch nachsehen kann. Irgendwer hatte vorhin auch schon so einen Link gepostet, also scheinbar wird das automatisch auch auf YouTube zur Verfügung gestellt. Auf mir völlig unklarer Kanal, vermutlich auf meinem. Wir werden es mit in die Shownotes nehmen. Wer das echt sehen will, ist selber schuld. Genau, ich habe es vorher schon gesagt. Ich habe nie eine Hose an, also ziehe ich auch diesmal keine Hose an. Er ist heute völlig nackt. Das ist halt so. Sitzt hier völlig nackt neben mir. Mal gucken, ob die Zuschauerzahlen gleich hochgehen. Ich glaube, die gehen eher jetzt runter. Ja, guck mal, die gehen hoch. Hören über 1000 schauen auf YouTube. Ja, auf YouTube sind es tatsächlich gleich der nächste. Ach, pass auf, nackig, nackig, nackig. Pervers, pervers, pervers. Mal gucken, ob es mehr werden. Nein, gehen wir mal weiter. Ja, jetzt sind wir eigentlich durch mit den Vorspannen, ne? Jetzt kann so ein bisschen grob Geocaching-Content kommen. Geocaching-Content. Ja, gut. Gehört ja mit dazu. Also, wir müssen es ja zumindest vermelden. Die Dosenfischer hören auf oder haben auf, naja, aufgehört als Podcast. Ja, aber haben gesagt, sie sind gegebenenfalls bei den Schwerinern ab und zu mal noch zu hören. Und wenn sie Lust haben, ja, springen sie auch mal was rein. Ja, aber nicht als Cacher, sondern für Schwerin halt. Also, ja. als Geocaching-Podcast ist es nun leider vorbei. Ja, was soll ich dazu sagen? Nachfolger, finde ich, haben wir vorher schon mal gesagt. Also, ich weiß nicht, ob es einen Nachfolger gibt. Ich würde da kein Nachfolger von irgendwem sein wollen, weil es immer eine Kopie ist und eine Kopie ist immer schlechter als das Original. Ich finde, die hinterlassen schon ein gewisses Loch. Ich habe die letzten zwei Jahre nicht mehr so viel davon gehört, weil es nicht mehr in meine Richtung so ging. Aber das heißt ja nicht, dass sie mir nicht vor 4, 5, 6 Jahre wirklich eine schöne Zeit beschert haben. Schöne Zeit ist ein bisschen sehr groß gesagt, aber doch schöne Stunden mit diesem Podcast zu hören. Doch, den habe ich gerne gehört früher. Ich war da echter Fan von. Also muss sagen, ich bin dadurch nicht zum Geocachen gekommen, aber das war irgendwo am Anfang so, wenn du dich beschäftigst, da gab es ja nicht so viele. Neben den Doppel-O-Agenten nochmal landest du auch irgendwann bei diesem Podcast. Die sind später gekommen, die Doppel-O. Ja, so lange bin ich jetzt auch nicht dabei. Okay. Ja, 2008. Und da war es immer ganz Nettes zu hören. Ich habe es am Ende nicht mehr gehört. Wie gesagt, ich höre keine Geocaching-Podcasts mehr. Ja, der Zagia-Pod, das wäre ein würdiger Nachfolger gewesen, aber der hat ja leider auch hingeschmissen. Insofern sollte man sich auch keine Gedanken drüber machen, ob es jetzt einen Nachfolger gibt oder nicht. Es gibt einfach verschiedene Podcasts, die jeder seinen eigenen Stil hat und so muss man halt einfach sehen. Gut und schlecht gibt es eh nicht, weil es Geschmackssache ist. Also sage ich immer wieder, auch wenn ich manche vielleicht davon mag und manche nicht mag, ob das einem gefällt oder nicht, ist reine Geschmackssache. Über Geschmackssache lässt sich nicht diskutieren. Dann ist einfach so, jeder hat seine Fans. Und dann ist das auch gut so, also sehe ich ähnlich. Wir haben ja nur Hater. Ja, auch die muss man sich verdienen. Nee, also ich finde, die haben wirklich einen guten Job geliefert. Wenn man sich das überlegt, 2007 habe ich, glaube ich, mal 3 Folgen gemacht, an dem ich so ein komisches kleines MP3-Gerät gesprochen habe. Das war so scheiße. Dann kam die Dosensuche.de, der hat 2 Folgen gemacht. Ich habe sofort aufgehört, weil ich dachte, der kann das besser. Und der hörte auch nach 2 Folgen auf und dann kam die Dosenfischer. Das waren definitiv der erste wirklich reine. Ja, wenn ich meine 3 Folgen zählen würde, wäre ich das gewesen, aber das zähle ich nicht als ernsthaften Podcast. Das waren die ersten, die wirklich gleichmäßig und regelmäßig vor allen Dingen richtigen Geocaching-Podcast gemacht haben. Und der war klasse. Der war vor allen Dingen strukturiert und professionell aufgezogen, im Gegensatz zu uns, weil professionell konnten wir noch nie. Deswegen sind wir bestimmt auch die Einzigen, die nicht als Nachfolger gehandelt werden. Das ist auch okay so. Wir wollen ja auch gar nicht kopieren. Um Gottes Willen, kopieren können. Nee, ich bleibe mir jetzt hier. Und da gibt es ein Event? Ja. Wo hast du das her? Das haben die in ihrem letzten Podcast erzählt. 25.04. gibt es ein Abschiedsevent. Ich bin auch dabei. Ich trage das auch, sofern das gelistet ist. Das ist im Moment noch nicht gepublished. Trage ich das auch in unseren Kalender ein. Aha. Podcast-Keller-Kalender. Da steht ja auch, wenn wir zu Events gehen, was aber selten ist, wie irgendeiner schon feststellte. Aber wir tragen das da ein. Ja. Also dann würde ich mir das jetzt mal in meinen Kalender. Wo ist das, der Event? Oh, Miss Marple wird schon wieder ferkelig und möchte ich im String sehen. Guck doch mal hin, Mädchen. Der ist doch schon ganz nackt. Also ich ziehe mir da jetzt nicht für Miss Marple noch was an. Genau. Also Mensch. Warte, jetzt, das ist ein Samstag, ist das? Ja, ja, genau. Und wo soll denn das Event sein? Hatten Sie da schon was erzählt? Oh ja, aber geht auf so Ihre Seite. Da steht aber, es ist der oberste Eintrag. Echt? Ja, das ist irgendwie... hier im Norden, Geh mal rauf auf dosenfischer.de. Ja, jetzt bin ich gerade im Kalender. Ich bin da nicht Multitasking. Nee, es ist in Schwerin, es ist am Wasser unten. Das ist so ein auf dem Wasser sogar. Das ist so ein Seglerheim. Ach, da kommt man ja nicht runter. Ja, gut, kenne ich. Ich habe auch gleich mir Hotel gesucht da. Das war echt schwierig, weil... Brauche ich ja nicht. Wieso nicht? Ja. Achso, du hast ja... Ja. Ich finde es übrigens nicht auf der Seite. Aber kommst du denn hin? Ich würde es mir jetzt eintragen und würde vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit dahin kommen. Ja? Also für mich war es keine Überlegung. Dafür kenne ich die einfach zu lange. Ich habe die wirklich vom ersten Podcast an fast begleitet. Und Heike hat so... Ich sage, Heike, wie willst du mit... Ja, Die wusste noch nicht mal wohin, da sagte sie schon ja, weil sie wusste, sie war ja auch mit Podcast mal. Sie hat ja ein Wort gesprochen. Ich sag mal so, wenn sie nicht singen, komme ich. Ich könnte mir fürchten, da steht's angler2.de, das ist das wohl. Also ich finde es tatsächlich, ist denn auch das, was, das Event ist auch schon da oder wie? Ja, aber es ist noch nicht gelistet. Die haben das zwar bekannt gegeben, wie der Wegpunkt heißen wird, aber es ist noch nicht da. Also ich finde es auf der Seite nicht gut, aber wenn es dann so ist, ich habe es jetzt mal in meinen Kalender gehauen, das werde ich mit meiner Frau und meiner mit Krümel nochmal absprechen. Und ich sage euch, Kinders, offiziell gibt es ja nie dazu, das ist ja mal alles nicht wichtig, aber für die, ne, die immer dabei sein wollen, die sich heute noch ärgern, dass sie nicht mit auf der Treue waren oder es gibt ja so Events, die kriegen plötzlich so einen Run und werden dann so eins, wo man unbedingt dabei gewesen sein muss. Ne? Glauben wir, das wird so eins werden, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die ganz viele verabschieden wollen. Das heißt ja nicht, dass man bis zum Schluss Stammhörer war, aber so wie ich jetzt zum Beispiel auch, obwohl ich die letzten 2 Jahre kaum noch gehört habe, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dahin zu fahren und vor den beiden nochmal so virtuell den Hut zu ziehen, weil die haben einfach eine klasse Leistung gebracht über eine lange Zeit. Ob einem das gefällt oder nicht, aber das waren sie. Sie haben die Podcast-Szene beim Geocachen echt in Schwung gebracht und kein anderer. Und wenn ihr sie nochmal erleben wollt, die sind ja auch beim Mega am Meer da dann als Band. Genau, als Band bleiben sie auch bestehen, ja. Okay, wollen wir auch nicht zu viel, das ist noch, liegt ja noch vor uns, da werden wir bestimmt auch nochmal drüber berichten. Mir liegt es auch am Herzen, da nochmal was zu schreiben. Weil, wie gesagt, also mir sind die sicher noch ein bisschen näher als bei dir. Ja. Weil, mein Gott, ich kenne die wirklich, wie ich damals in Osterroschlo mit denen gemacht. Das war, glaube ich, Podcast Folge 8 von den beiden. Ich habe heute noch mal geguckt, die fingen auch an mit Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3. Ich glaube, sie können ganz froh sein, dass sie umgestellt haben. Das wäre lang geworden. Ja, das wäre wohl schwierig geworden. Naja, zum Hörertreffen noch ein kurzes Wort. Ich fahre nächstes Wochenende hin. Nach Bremerhaven. Ich dachte, zu unserem Hörertreffen. Genau, ich bin schon mal da. Okay. Ich warte, bis ihr kommt. Ich gucke mir schon mal eine Location an, die ich zumindest auf Yelp oder auf Google irgendwo gefunden habe, die sehr gut bewertet war, die sich so anhört, als wenn sie funktionieren könnte und relativ dicht dran ist. Und wir werden die wahrscheinlich, wenn sich jetzt nicht noch groß was ändert, mit Quantum Prost vielleicht zusammen machen. Oh Gott, dann wird es aber eine lahme Geschichte. Ja, aber dann sind wir bestimmt nach 5 Minuten alle besoffen. Aber irgendeiner muss doch den Zwischenmahlzeit an der Hand nehmen, traut sie doch alleine gar nicht. Du, Zwischenmahlzeit habe ich ja kennengelernt, das war... Ja, ihr habt ja auch rumgemacht, aber nein. Also wir haben gesagt, wenn wir da schon nicht auf dem Event, falls ich da jetzt, kann natürlich sein, dass wir doch noch was auf dem Event kriegen, dass es doch noch einen Stand für Podcaster gibt, dann würden wir es da machen, fertig. Aber falls nicht, würden wir uns mit Quantum Prost zusammentun, damit wir auch irgendwie mal ein paar Hörer da zusammenkriegen. Wir hatten ja letztes Mal, weiß ich nicht, waren wir das so 20 Leute etwa, lass Quantum Prost dazukommen, sind wir 30, also ich werde in dem Café... sind wir 22. Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Der Rumburger weiß noch nicht, aber kommt, glaube ich. Da ist das noch nicht ganz sicher. Ich hoffe schon, dass er auch mitkommt. Na, ich würde sagen, Z-Mahlzeit kommt wahrscheinlich nicht alleine. Nee, aber nur mit seinem laufenden Meter. Also, ja, gehört ja nur bedingt zum Podcast. Also egal, wer von Quantum Prost kommt, wir werden uns da zusammen hinsetzen. Wenn wir 40 Leute werden, sind wir froh. Ach, das wird total lustig werden, glaube ich. Letztes Mal war es auch klasse. Also, und ich finde, die zwei Podcasts passen auch inhaltlich so weit zusammen, dass wir die gleiche Hörerschaft in etwa haben. Also von daher. Und wir sollten vielleicht nochmal sagen, wir schwallen euch da nicht zu, sondern das ist wie immer, seid dafür da, dass da was, ihr macht es dann praktisch zum Gelingen. Genau. Wir nehmen die Geschenke und ihr macht die Arbeit. Genau, und wir sind dann wieder weg. Ja, ihr übergebt ihm den Koffer mit dem Geld. Wie gesagt, wir werden Quantum Prost dazu nehmen, weil wir glauben, die passen auch inhaltlich zu uns. Und außerdem muss ja einer unsere Koffer tragen, ist so. Ich dachte, das macht Zwischenmahlzeit, der laufende Meter. Auf sie kannst du ja gut stapeln. So. Übereinander stapeln, die Sachen. Kinderarbeit ist verboten. So. Okay, jetzt sind wir aber durch mit dem Halb-Geocaching-Content und fangen wir mal was mit den Spannenden an hier. Das fand ich so süß. Das ist zu klein, die Schrift für mich. Ich muss mich jetzt vorlesen. Ja, aber ich kann das. Der alte Mann. Hast du das überhaupt gelesen mit dem Reviewer? Ja, das habe ich gelesen. Es wurde, ich mach's eben mal auf. Es wurde wieder gepöbelt bei GC5. ETRN. Ich bin auch schon wieder viel zu schnell, weil ich habe das eilig, damit auch durchzukommen. Außerdem mag ich keine langsamen Podcasts. Ich muss es gestehen. Nein, also nochmal. GC, wenn ich jetzt das treffe. GC5ETRN. Da wurde mal wieder aufeinander eingeprügelt. Irgendwie völlig sinnlos. Es wurde natürlich auch sofort wieder ausfallen und beleidigen. Und Ich weiß, Eigengott ist auch immer umstritten. Manche lieben ihn, manche mögen ihn gar nicht. Was auch immer. Aber er hat so einen schönen Spruch oben drüber geschrieben. Und jetzt setzen wir uns erneut gemütlich hin, trinken einen entspannenden Kamillentee und zählen langsam bis 30. Ach, herrlich. So eine Review wünsche ich mir, ehrlich gesagt, viel, viel. Ich weiß gar nicht, worum er denn eigentlich also angepöbelt wurde, weil es... Ja. Ach so, weil er den temporär zugemacht hat. Genau, ich sag mal so, lest euch das durch und ihr werdet auch sehen, die gleiche Frage stellen wie Dreser gerade neben mir. Man fragt sich, warum wird er überhaupt gepöbelt? Und es wird auch nicht klar, warum. Also es ist, die Leute sind manchmal da sind wir ja noch harmlos gegen. Und das soll schon was heißen, ey. Also als Reviewer hast du auch manchmal einen Scheißjob. Egal wie du es machst. Hast du immer verloren. Ja. Richtig. Aber ich finde, Eigengott ist schon eine coole Sau, weil er nämlich dann immer noch mal ab und zu einen Kommentar da reinschreibt. Ja, Note. Hat er klasse gemacht. Also das hat er ja schon öfters mal gemacht. Ja. Und ja. Ich muss ab und zu ein bisschen im Chat gucken. Ich weiß ja, dass das immer die Konserven immer dann stört, aber da müsst ihr bei uns halt mit leben. Dieser Chat ist für uns wichtig und das bleibt auch so. Autogrammkarten? Mann, ich will den Koffer mit Geld. Das muss reichen. Was ist ein BH? Für welchen BH eine Autogrammkarte? Ach, Bremerhaven. Ja. Du, das wird BRV abgekürzt. Ach, jetzt sind die Bayern auch schon wieder da. Oh mein Gott. Haben die nichts zu tun. Ja, die haben wieder gedacht, wir brauchen wieder 20 Minuten für die Technik, siehst du? Heute haben wir mal ernst gemacht. Tja, so kann es laufen, ne? So. Guck genau hin zwischen Mahlzeit. Wir sind die ersten deutschen Geocaching-Podcaster, die live auf YouTube senden. Sonst hörst du nächste Woche wieder von irgendwelchen anderen, dass die ersten sind, die das machen. Willst du jetzt die Karte noch vorlesen? Mir fällt das gerade ein, bevor wir in den Themen weitergehen, weil das ist mir schon wichtig. Ich freue mich echt immer noch, dass manche immer noch diesem Aufruf folgen und uns auch Karten schicken. Wir haben hier eine sehr schöne Karte aus Finnland bekommen. Kann man das erkennen? Ja, die Qualität ist halt... Ja, kann man erkennen. Von wem kam das? Das war ein Elch. Ich muss mal kommen, von Frau Treser. Ach nee, speziell Finnland getauft an Frau Niles und Daniela. Der Gründel, der keine Bücher schreibt. Ja, genau. Hatte ich dir schon zukommen lassen. Ja. Dann habe ich hier noch eine aus Plauen im Vogtland von Fami, der da beruflich hin verschlagen wurde. Und ich muss mal gestehen, Fami, ich habe natürlich die Koordinaten, die du da drauf geschrieben hast, geprüft. Das heißt, du wohnst da irgendwo auf dem Rathausplatz. Ja, so im Blauen. Da hat er mir ein bisschen leid getan. Da hat er mir ein bisschen leid getan, als er sagte, dass er eine Woche im Blauen war. Also, ist das so schlimm, ne? Blauener so. Spitze ist irgendwie nochmal so ein Thema. Aber ansonsten Blau, ist das sehr... Spitze. Das ist irgend so eine Textilform da. Ansonsten, ja... Außerhalb der Innenstadt wird es da nicht viel geben. Er klang auch nicht begeistert, man muss es sagen. Und dann kam heute noch eine Karte, die hast du noch nicht gesehen. Mhm. Von Sascha und Manuela. Aus Saarlouis. Schönes Saarlouis. Ich kenne Saarlouis und Saarbrücken ja immer nur von diesen, ne, wenn sie irgendwelche Größenvergleiche machen haben. Unser Schwimmbad ist zweimal so groß wie Saarlouis. Ach nee, wie Saarland. Also ihr seht, das finde ich ja schön an YouTube. Ne? Ich kann diese Karten in die Kamera halten und man kann sich die angucken. Kann ich auch mal sehen? Ja, aber du darfst dich jetzt nicht vorbeugen, sonst sieht man dich ja. Also man sieht dich sowieso. Schönes Saarlouis, ja. So. Mhm. Ja, stimmt, die hattest du noch nicht. Ja. Und bevor wir es jetzt wieder am Ende erst machen, dann keiner mehr zuhört. Ne? Wir haben hier noch ein schönes Buch. Wir verlosen wieder mal was. Das musst du aber ruhig halten. Der Verloswert bei uns ist ja immer relativ nahe null. Das wird sich auch nicht ändern. Aber das ist ein schönes Buch. Warum ist denn das jetzt spiegelverkehrt? Ich frage mich das auch gerade, warum das spiegelverkehrt ist. Das ist aber nicht spiegelverkehrt geschrieben. Das heißt, die Abnormen von Markus Sakai. Ich fand's gut, Ende hin nicht so, aber insgesamt fand ich es trotzdem ein sehr gelungenes Buch und wir haben es übrig, wir verlosen das. Ich fand es übrigens auch sehr gelungen und wir sollten eigentlich, das Buch hat einen gewissen Mehrwert, weil da waren Jörgs schweißige Finger und meine schweißige Finger bereits beim Seitenumblättern drin. Guck mal, wie geil ist das auf YouTube? Ich sage, wir sind geile Typen. Ne? Jetzt ist sie ganz nervös und fingerig. Ich denke mal aus, sie hat gerade ihren ehemaligen jetzt Herrn Lava rausgeschmissen. Der muss draußen zelten. Der ist noch da, aber... Aber was sie übrigens gerade schreibt, stimmt, ist sehr zeitverzögert. Das habe ich auch, als ich das mal selbst angeguckt habe, was ich sende, war so 2 Minuten zwischen. Das ist völlig bescheuert. Ich vermute, dass YouTube diese 2 Minuten braucht, um die größten Sauereien rauszuschneiden. Das stimmt. Halvor, das ist jetzt natürlich Pech. Was hat er denn? Der hat das Buch gerade selber gekauft. Tracer, nicht vorbeugen. Ja. Ja, dann hast du Pech. Also wer das Buch vielleicht haben möchte, was machen wir? Ja, der schreibt uns einfach eine Mail, oder? Ja, genau. Der ist ja mit dem Kessel. Und wenn mehrere Mails kommen, dann... dann losen wir wieder. Krümel muss dann wieder harte Arbeit verleisten. Schickt uns einfach eine Mail, ist am einfachsten. Den YouTube-Livestream, könnte den einer im Chat nochmal posten, dass wir den da ab und zu mal sehen, für die, die noch dazukommen. Für den Henningser, bitte. Und für unsere Konserve. Ich gehe davon aus, dass YouTube das am Ende... abspeichern. Ich werde den Link verlinken. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man MixLR hört und YouTube schaut, dann kommt es ja wirklich extrem zeitverzögert rüber. Ja, aber du machst ja auf YouTube Ton. Kannst du MixLR dann ausmachen? Nee, sie hört ja auf MixLR Miss Marple und guckt YouTube. Ja, Miss Marple ist auch ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Guck mal, schicke Hose. Schicke Hose. Ja, ist nicht schicke Hose, ist Jogginganzug. So, komm, froh, dass jetzt, ich meine Leggings nicht jetzt zeig noch mal die Schuhe. Zeig nochmal die Schuhe. Ja, ach so, stimmt. Ja, wir haben ja hier, guck mal, ich habe passende Schuhe an. Das möchte ich mal betonen. Die hat das viel Vibe mir gemacht. Ach, das Hütchen. Da ist das Hütchen. Hier, mach mal den nächsten. Ich klicke mal drauf. Blau auf Blau kann man immer nicht so sehen. Weiß, kannst du das lesen? Nee, das kann ich nicht lesen. Wo bist du denn jetzt? Du schrankst schon wieder. Ich wäre jetzt nämlich... generell erstmal zu dem Aufreger der letzten Wochen gekommen. Und da spielt das ja alles ein bisschen mit rein. Was, ne? Denn? Ich weiß nicht. Da war irgendwie was mit Mysteries. Es ist ach, die Scheiße. Ja, okay, doch müssen wir auch behandeln. Gibt ja nichts. Das müssen wir behandeln. Ja, auf jeden Fall. Hast du recht. Was wolltest du hier eigentlich bei den Primzahlen? Ach, das war, da war wieder da. Ach so, da, genau. Jetzt habe ich es auch gehört. Ich sag mal so, brauchen wir gar nicht groß drauf eingehen. Da wurde sich wieder gegenseitig beschimpft, wie das ja immer so üblich ist. So, jetzt muss ich meinen Kopfhörer mal absetzen, sonst geht nämlich gar nichts. Ach so, ich muss ja auch bedenken, man sieht mich, darf mich nicht so umdrehen, so sieht man meinen fetten Hintern. Da wurde sich wieder gegenseitig bepöbelt, ja. Bis aufs Übelste. Ach so, da ging es wieder, wer den STF und wer den FTF ja, gemacht genau, hat. Genau. Und bis dann wieder eine kam, und ich fand das so, ich finde sowas immer so toll, wenn dann eine schreibt, und das ist ganz schlechter Stil mit IE. Nee, der hat ja, das ist ein Besenstiel, ja. Das ist in etwa das Peinlichste, was ich mir so vorstellen kann, ey. Anderen schlechten Stil vorzuwerfen, und es reicht nicht mal für die Rechtschreibung. Ja, das passt aber zu diesem ganzen Aufreger. So, meine liebe Gedankenlyrik, wenn du jetzt genau... Der Pulli wäre ein Scheidungsgrund. Weißt du, das hat mir Usimo auch schon gesagt. Das ist ein so schöner Pulli, den ich von Heike geschenkt bekommen habe. Ist gelogen. Ja, Usimo hat gesagt, die 80er sind wieder da. Ja, ich bin ja aus 80er. Das war da, als Gedankenlyrik noch die gleiche Größe wie heute schon hatte. Also wer jetzt nochmal den blauen Zipfel sehen möchte auf YouTube. Der ist jetzt wieder da, ja. Er ist wieder da. Da steht er. Und da machen wir nachher bestimmt noch vermutlich ein Foto von und dann stellen wir das mit rein, damit auch die Konservenhörer nachgucken können, was es war. Siehst du, Miss Marple hat Geschmack. So muss das sein. Okay. So, wir waren bei der Mystery-Geschichte. Also lass mich kurz, wenn müssen wir so weit wenigstens fair sein, GC5K88Z. Das war der, wo ihr das mit dem schlechten Stilvorwurf nachlesen könnt, aber nicht müsst. So. Genau. Jetzt kommen wir zur Mystery-Datenbank. Dürfte ja eigentlich mittlerweile bekannt sein, weil es ist ja, hat ja Wellen gezogen. Ja. Ich glaube, wer hat es zuerst festgestellt? Das war doch unser lieber Himberger. Der hat darüber mal gepostet, dass es eine Facebook-Gruppe gab, ja, wo sich Koordinaten ausgetauscht wurden, die sich dann dazu entschlossen haben, die Koordinaten irgendwo zu sammeln, auf einer eigens eingerichteten Website, dies in einer GPX-Datei zu verpacken. Ja. Und er stellte eine gewisse, wie soll ich sagen, Diskrepanz fest, weil er einen Text vorfand in dieser GPX-Datei, die man nur bekommt, wenn man den Geo-Checker nutzt, genau, der aber keine Bewandtnis für die Final-Koordinaten hatte, weswegen er das nachgeprüft hatte und dann mehr oder minder rausbekommen hat, dass diese geocheck.org-Geschichte gehackt wurde. Und dann ging die Scheiße eigentlich los. Kurze Zusammenfassung. Genau, oder? Wobei man mal sagen muss, alle reden von der Datenbank, es geht eigentlich um eine GPX-Datei oder mehrere. Ja, das ist schon mal Punkt 1, das ist keine Datenbank. Als Programmierer muss ich das mal erwähnen. Nee, ich glaube, die meinen die, die Datenbank von Geocheck.org. Ja, aber es wurde vorher schon, bevor das mit Geocheck.org rauskam, immer von Datenbank gesprochen. Also. Es war nie eine Datenbank, es war eine große GPX-Datei. Ja, ist was Ähnliches, aber als Programmierer muss ich das einfach mal erwähnen. Geocheck.org behauptete dann, sie sind gehackt worden. Mhm. Und wie das eigentlich so immer war. Sie haben das nämlich im grünen Forum übrigens. Ja, auch auf ihrer Homepage haben sie das erklärt. Nur kein Mensch, das finde ich immer so, das ist so ein typisch Geocache. Nicht einer hinterfragt das mal, sondern alle, Polizei, FBI, NSA, alle müssen da drauf. Jungs, ich glaube bis heute nicht, dass die ernsthaft gehackt worden sind, sondern ich glaube, die haben irgendwie richtig Scheiße aus Versehen gebaut und da ist natürlich das Einfachste immer zu behaupten, man ist gehackt worden. Denn ich weigere mich weiterhin zu glauben, dass sich irgendeiner strafrechtlich wirklich verfolgbar macht wegen verkackter Mystery. Lösung. Das ist doch albern. Das glaubt er selber nicht. Also wer die Diskussion dazu mal verfolgen möchte, der geht ins grüne Forum. Die grüne Hölle. In die grüne Hölle. Im Geotalk ist dann geocheck.org gehackt. Ja. Und da ist dann, da wird sich in epischer Breite darüber ausgelassen. Ja. Und ab und zu finden sich dann auch mal zwei, drei ganz treffende Kommentare, die das eben so, wie Jörg gerade sagte, vielleicht ist es eher ein Fehler in der Programmierung gewesen, der den Zugriff erfolgt hat. Also mir kommt das sehr unglaubwürdig vor mit diesem Hacken, das kann ich mir einfach nicht. Dann kam ja auch noch raus, wie war das? Ach so, das kam ja angeblich mit dadurch raus, dass natürlich unser, aus Hamburg hier ein ganz bekannter Cacher, aber dem passieren auch immer diese Sachen, der weiß das dann immer alles, dessen Koordinaten wären da schon drin, obwohl er noch gar nicht gepublished war. Oh ja, und dann kam ja der große Vorwurf, da würden sich Reviewer dran beteiligen. Genau. Das glaube ich nun, übrigens haben wir schon 15 Zuschauer, wir sollten das öfters mal machen hier. Mensch, wir sind die neuen YouTube-Stars. Der neue Superkanal. Du, da jetzt können wir jetzt Werbung einblenden immer. Ich gucke, 12.000 dieser Final-Koordinaten wurden durch zwei Teams aus dem Süden beigesteuert. Ja, zwischenzeitlich, von wem immer die kommen, denn ganz ehrlich, ist doch eigentlich auch scheißegal. Ich sag mal, das Grundprinzip, über das man sich sicherlich unterhalten kann, ist. Wir reden übrigens. Sagen wir was anderes. Das hat es früher schon genauso gegeben, nur nicht in der Größenordnung. Punkt. Und ich finde das, ich habe da auch immer noch, also grundsätzlich interessiert mich ein Scheiß, wo ich die Koordinaten herbekomme. Ich bin froh, wenn ich sie bekomme. Ich finde es in der Größenordnung trotzdem auch, ich weiß nicht, ich habe da einfach ein schlechtes Gefühl, ohne dass ich es festmachen könnte, woran es liegt. Das liegt vielleicht daran, also mittlerweile reden wir ja schon über 28.000 Final-Koordinaten mit Koordinaten außerhalb der von Europa, weil sich natürlich dann noch ein paar, nachdem es live oder groß wurde, auch noch ein paar andere drangehangen haben, ein paar Holländer, ein paar Amerikaner. Sagen wir es mal so, ich habe generell kein Problem damit, dass man sich austauscht und die Final-Koordinaten spoilert. Im kleinen Rahmen, wenn sich einer eine Datenbank macht, dann habe ich da auch kein Problem mit. Mhm. Es hört bei mir auf, wenn man, sagen wir mal, ich möchte jetzt nicht gehackt sagen, sondern wenn man Schwächen in Websites ausnutzt und das dann massiv reinstreut. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, also der Teil ist keine Frage. Wenn das wirklich, also erstmal ist meine Hose schwarz übrigens, lieber ne, YouTube, ich muss es mal zeigen, nicht braun. Die Unterhose ist übrigens und rosa. Ihr sollt froh sein, dass ich eine Jogginghose trage und keine Leggings, ja. Also sagen wir so, wenn die jetzt nicht gehackt worden wären, dann wären es jetzt nur diese 12.000 plus ein bisschen, das ist 15.000, ist mir immer noch zu viel. Das Problem ist erstmal, es kriegen Leute, die es eigentlich gar nicht haben wollen, können oder hätten es kriegen können, das finde ich schon unglücklich, dass man nicht zumindest mal fragen muss irgendwo, sondern das einfach so da bereit liegt, das finde ich schon sehr unglücklich. Ja, du musst es schon du musst es ursächlich in dieser Facebook-Gruppe sein. Ja, aber das reicht einmal da drin zu sein, dann kriegst du die einfach so hingeschmissen. Und nee, musst du sie dir runterladen. Ja, aber trotzdem, du kannst sie dir dann runter. Du musst nicht mal mehr einen fragen. Du musst nur einfach in so einer Gruppe sein. Ja, ja. Das fand ich, ich kann das noch nicht mehr festmachen. Ich habe schlechtes Gefühl dabei. Ich nehme die Daten mal gerne, wenn ich wusste die Daten. Damit habe ich noch nie ein Problem gehabt. Und ich finde das schlimm, wenn es gehackt worden war. Und ich finde schlimm, dass das auf Facebook mal so hin und her geschmissen wird. Ja. Ich finde die Reaktion fast noch schlimmer. Genau, da will ich nämlich hinkommen. Also es gab ja dann, zum einen gibt es ja die Reaktion, dass alles nicht publik zu machen und so und dann nicht, damit nicht die Verbreitung so stattfindet. Finde ich natürlich auch bescheuert, ne? Wenn irgendwo was ist, dann die Fresse halten und sich nicht darüber aufregen. Das würde ja, solchen Leuten ist vielleicht auch zu hart gesagt, aber es würde ja solchen Machenschaften Tür und Tor öffnen. Also ich finde es völlig in Ordnung, dass es angesprochen wurde, dass es über durch die Foren ging, durch Facebook ging und durch die Blogs ging. Ja. Andererseits gab es dann auch wieder so Reaktionen, die mich dazu veranlasst haben zu denken, genau wegen solchen Reaktionen, die dann hießen, ich möchte, dass meine Caches genauso gelöst werden, ich das mache. Ja, und jeder, der das anders macht, der muss mir das mit einem Logfoto oder den werde ich fragen. Und wenn er das nicht macht, dann stelle ich ihn an den Pranger oder genau wegen solchen Reaktionen. Das ist der Auswüchse auch. Ja, ja. Vor allen Dingen, das sind die gleichen Typen, die sonst immer sagen, aber ihr müsst ja mal Arsch in Hose haben. Ja, die Jungs hatten Arsch in Hose. Die haben die ganz offen ausgetauscht. Also sorry, ich finde beides scheiße, aber erst werft ihr ihnen vor, sie keinen Arsch in der Hose haben, dann melden sie sich, dann wurden die alle nach Groundspeak gemeldet. Ihr macht euch das lächerlich. Einerseits verlangt ihr, dass die Mut beweisen, dann zeigen sie Mut, indem sie ganz sagen, hier, ich mach das, und dann meldet ihr sie an Groundspeak. Merkt ihr den Fehler selber nicht, oder? Also Marple schreibt auch gerade, schade um die Caches, die archiviert wurden. Ja. Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Die einzigen, die damit getroffen werden, sind die Rätselfreunde. Denn die, die sie Koordinaten abgreifen, denen ist es doch scheißegal, wenn so ein Rätselcache zugemacht wird. Also ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Als Owner lege ich einen Cache. Und ich bin indirekt mit durch diese Cache-Datenbank auch betroffen. Wie man das rausfindet, kommen wir gleich noch zu. Ja. Denn ein großartiger Blogger ist zurück. Kommen wir gleich noch zu. Ja. Mich freut's doch, wenn der gefunden ist. Ob er den jetzt auf dem richtigen Lösungsweg gefunden hat, ob er sich die Koordinaten irgendwo unter der Hand besorgt hat oder ob er sie aus dieser Datenbank gesorgt hat, dürfte mir als Owner eigentlich egal sein. Nee, der Ansatz war ein anderer. Ich war ja auf dem Event. Welchem Event? Bei dem Auskoffern in Lüneburg. Achso. Bei der Bullenherde. Mhm. Beziehungsweise einer Töchterchen, die da 18 geworden ist. Und da habe ich mit Merger gesprochen. Der Ansatz ein anderer. Er sagt, er hat einfach Angst, seine großen Fragezeichen sind da nämlich komplett drin gewesen. Er hat schon 30 Euro nachbuttern müssen für kaputte Sachen. Ja. Und er hat schon an den Zugriffen gemerkt, das sind ja PMO-Caches, da siehst du ja, wie viele Leute zugriffen. Dass da plötzlich die Zugriffe sich ver-X-fachten. Und er hat jetzt Angst gehabt, einfach sofern die erste Sonne scheint und trocken ist, werden plötzlich seine Mysteries überlaufen. Das ist und das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Ich bezweifle das auch noch, weil Zugriffszahlen nicht unbedingt dazu führen, dass dann die Caches massiv angegangen werden. Ja. Weil was bringt es, wenn ich jetzt Zwischenmahlzeit heiße und in Bayern sitze und hier oben eine Mystery-Lösung kenne, was er nicht kennt, weil er die Datenbank nicht hat und weil er das... Sorry. Den muss man loben. Der hat sie wirklich nicht und der wollte sie auch nicht haben. Genau. Und... Das weiß ich zufällig. Nee, aber nochmal zurück zu diesem Thema, zu der Aussage. Ich möchte genau, das kann man übrigens im Blog von Wendlander.de ganz gut nachlesen. Wie heißt der Wendlander? Wie Wendland und Wendlander.de, der hat sich so ein paar Gedanken darüber gemacht, ein Pranger für unehrliche Geocacher etc. Mit dem Chat aufnehmen, den kenne ich noch nicht im Blog, den muss ich auch haben. Der steht da schon bei Feuerwehr. Okay, alles klar. Aber diese Aussage, also die finde ich nicht, aber die Überschrift nicht nachvollziehbar. Die Überschrift macht mich schon wieder, wie ein Spiel von seinen Spielern zerstört wird. Sorry, ist Blödsinn, da wird gar nichts zerstört. Das mache ich seit 10 Jahren so und habe nichts zerstört. Die Owner wussten es halt nicht. Oh, Und generell ist mir dann in den Gedanken gekommen, das ist jetzt nicht beim Wendlander, sondern das ist jetzt auch bei vielen anderen, die sich da in der Facebook-Gruppe geäußert haben. Genau aus solchen Gründen gibt es auch solche Facebook-Gruppen. Ja. Ja, wenn der Owner sagt, ich möchte es genau nach Weg X und das konnte ich schon im Studium oder in der Schule nicht ab, da gab es immer noch einen anderen Weg, dann ist es so. Und letztendlich lass doch die Sucher machen, wie sie wollen. Es gibt zum Beispiel gute Caches wie von Mysteries Pathfinder-Sonne irgendwo bei, der hatte so eine Reihe, wie nennt sich das? Douglas Taylor. Mhm. Das war so faszinierend, wie du da gearbeitet hast mit verschiedenen Websites, teilweise mit Google Earth, dass du dich um diesen ganzen Spaß gebracht hast, wenn du es nicht gemacht hast. Das hat mich auch noch. Ich hau dir gleich eine rein. Ruhig. Du hast das gesehen, du wusstest sofort, wie du weitergängst, du hast eine logische Schlussfolge gehabt und du bist dabei. Wenn es dich interessiert hast, du bist dabei und du hast den Cache gefunden und hast gesagt, geil. Wenn der nächste Mystery von dieser Serie rauskommt, mache ich ihn genauso. Ähnlich ist es bei Heidschnucke. Wenn das einer nicht möchte und nur die Koordinaten hat, dann soll er da bitte hingehen und das machen. Dann ist es auch egal. Ja, aber heutzutage gibt es 3 Millionen Sudoku-Rätsel. Die bescheuertsten Verschlüsselungsformen im Netz, wo du 3 Millionen durchgoogeln musst und dann hast du die Rot 13 fünfmal in sich das macht mir keinen Spaß. Das macht vielleicht anderen auch keinen Spaß. Und Leuten, denen es keinen Spaß macht, denen muss es doch erlaubt sein, irgendwie die Koordinaten anders zu haben. Ja, aber das ist bei den ersten beiden, den du genannt hast, auch. Und das ist eine Diskussion, die ich habe gar kein Problem mit ob das in Ordnung ist oder nicht zu diskutieren. Was ich immer nicht mag, ist dieses Dümmliche, den Leuten gleich wieder, es geht ja gar nicht um Diskussion. Es geht immer darum, den anderen reinzuwirken. In jedem zweiten Post dazu steht, ja, die nehmen sich selber einen Spaß. Einen Scheiß tun die. Mir nimmt der Mystery den Spaß. Und deswegen hole ich mir die gar nicht. Das heißt, mich stören die auch nicht, aber eigentlich nimmt mir das Rätsel den Spaß, weil ich keine Lust habe zu rätseln. Wenn ich aus einem Rätsel, egal wie toll das sein mag für andere, bleibt für mich scheiße, egal welches, einen Tradi machen kann, dann kommt durch diese Datenbank, habe ich plötzlich den Effekt, 28.000 Mal mehr Spaß zu haben. Das ist bei dir so. Wenn mich aber das Rätsel anspricht und ich das toll finde, dann lass mich doch das Rätsel lösen, dann habe ich auch Spaß. Klar. Wenn du Spaß daraus hast, diese Koordinate zu finden, dann sage ich auch nichts dagegen. Doch, hast du gerade gemacht. Du sagst selber, die bringen sich ja selbst um ihren Spaß. Nee, tue ich nicht. Gerade weil ich das Rätsel nicht mache, kriege ich erst Spaß. Ich möchte diesen Teil der Diskussion einfach mal betont haben. Das lenkst du jetzt gerade wieder so hin. Nein, das machen alle wirklich. Du sagst, ich habe ja nichts dagegen, dass du zu den Koordinaten gehst. Die Grundstimmung bei diesem Rätsel war einfach, das kann man jetzt schwer erklären, weil ich es jetzt nicht natürlich vor mir habe, dass du immer so kleine Gags auch hattest, wie du so weitergekommen bist. Da gibt's das hat mich angesprochen, da habe ich Spaß gehabt. Ja, du, und das ist das Wichtige. Genau, andere nicht. Ich widerspreche dir auch gerade. Aber du könntest da auch hingehen und zu den Koordinaten gehen, würdest das Final gut finden, ist okay, habe ich auch kein Problem. Hätte ich meinen Spaß, aber gerade weil ich nicht rätseln musste. Genau, aber ich finde, hatte da das. Da kommen ganz wichtige, wirklich untereinander wegkommen die richtigen. Erstmal kommt von Old Death, du wirst nicht gezwungen, den Cache zu machen. Diesen Satz möchte ich immer, dass der den Sprichton umfällt. Also jetzt ist jetzt nicht persönlich gemeint. Das passt aber zum Nickname. Das ist immer so ein Satz, mit solchen Sätzen kann ich alles erschlagen. Das ist aber keine Diskussion, das ist einfach, weiß ich nicht, das ist nichts für mich. Sorry, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern diese Sätze, da habe ich einfach so mein Problem mit. Natürlich wäre ich nicht gezwungen, den Cache zu machen. Ich werde aber auch nicht gezwungen, das Rätsel zu lösen und kann den Cache trotzdem machen. Siehst du, genau das mache ich. Ich tue dem Owner ja nichts. Ich mache den Cache nicht kaputt. Ich schreibe auch keinen Scheiß in den Log rein. Ich setze auch keine Zeichen, indem ich dem Log unbedingt darauf hinweise, dass ich das Rätsel nicht gemacht habe. Ich schreibe ein bisschen netten Blabla, wenn er mir gefallen hat und gut ist. Also eigentlich tut's keinem weh. Das muss man auch mal so sehen. Dann kommt auch gecheatete Ratehaken, haben schöne Finals, sagt Hans Michel. Das bringt's für mich auf den Punkt. Deswegen mache ich das nämlich, weil da so viele schöne Finals bei sind. Die möchte ich einfach machen und ich möchte das Rätsel nicht machen. Und das bleibt auch so. Und ob dem Owner das passt oder nicht, ganz ehrlich, ich habe selber gerade 4 Caches gelegt. Die lege ich, die packe ich raus und dann muss ich damit leben, was kommt. Da kann ich nichts mehr machen. Mein Gott nochmal. Und der entscheidende Satz ist dann unten drunter noch von Miss Marple, jeder so wie er mag. Solange würde ich noch erweitern, er keinen anderen schädigt. Ach, ich möchte schön da nochmal einwerfen, dass auf dem Blog daslangesuchen.de, da ist nämlich unter der Überschrift Katerstimmung, wenn eine Welt zusammenbricht. Ja. Ist das Thema auch nochmal beleuchtet. Und da lese ich mal einen ganz kurzen Satz vor. Gestern Morgen habe ich einem Bekannten von der Datenbank erzählt, von dem ich weiß, dass er seit Monaten für einen Challenge-Cache an einer Mystery-Quote von mehr als 50% arbeitet. Gestern Nachmittag ruft er mich mit bedrückter Stimme an und erzählt mir völlig frustriert, dass einer seiner Cache-Mates, mit denen er sonst regelmäßig unterwegs ist, in den letzten 4 Tagen mal eben 140 Mysteries eingesammelt hat und damit die Challenge mal eben erfüllt hat. Leute, das muss dich nicht frustrieren. Wollte ich gerade sagen, das kann dir doch scheißegal sein. Das ist die andere Geschichte. Also ich habe das bei mir abgelegt, es gibt sie also doch, die Suchtis. Weil wir uns übereinstimmen, dass wir sagen, Challenge Caches, boah, wer hat das erfunden? Ja, wenn ich ihn erfülle, aber an sich, Leute, nehmt das Hobby nicht so ernst. Also Nochmal, nicht, dass es wieder falsch ist. Wir finden es nicht gut, aus der Datenbank, aus dieser Website die Koordinaten extrahiert sind. Ja. Wir finden es aber auch nicht gut, wenn man Cachern vorschreiben möchte, wie sie einen Cache zu finden haben. Es gibt auch Leute, die suchen einen Tratti und stolpern beim Weg über eine verdächtige Stelle und finden plötzlich eine Dose und locken nachher das Ding, sehen, es ist ein Mystery. Was machst du jetzt als Ona? Sagst du, der hat den Lösungsweg nicht hat und ich lösche dich? Genau. Also. Ich bin so froh, dass sie damals diese Lock-Bedingungen abgeschafft haben, weil das sorgte immer nur für Ärger. Ganz ehrlich, sollen sie doch die Mysteries komplett abschaffen. Mich wird es nicht stören und das ist gar nicht böse gemeint. Gerade weil ich jetzt mit dem Himbeer so einen habe, den ich wirklich mag. Aber wenn einer da seine Caches abräumt, dann finde ich das schade, weil seine Caches waren schön. Aber ganz ehrlich, ich stelle mich immer und denke, oh schön, komm, die ist neue. Die habe ich ja schon gelockt. Also es ist wirklich nicht abwertend gemeint, sondern ich finde die Reaktion, ehrlich gesagt, wirklich hohl. Also sorry, aber da werden Zeichen gesetzt, da werden Blogartikel geschrieben. Das Einzige, was ihr damit erreicht, ist, dass plötzlich selbst die Datenbank noch nicht kannten, jetzt auch nach ihr suchen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Leute, die benutzen und die Caches einfach so machen, wie ich es ja auch bin, die ändert ihr damit trotzdem nicht in Furz. Das heißt, eure Zeichen sind wirklich, die verpuffen einfach nur. Und wie gesagt, so leid es mir tut, wenn ihr die abräumt, dann schadet ihr eigentlich nur denen, die wirklich gerne rätseln, weil die nicht gerne rätseln, die stören das nicht, wenn da Mysteries verschwinden. Also genau, also so ist es eigentlich. Ihr schadet praktisch. Jörg for Reviewer, das möchte ich betonen. Ja, also mit dem neuen YouTube-Kanal. Ja. Ist ja schon, er ist ein bisschen undercover. Jetzt habe ich ihn gespoilert. Genau, das ist eigentlich der feste Schlusssatz dazu. In dem Moment, wo ihr die zumacht, erfreut euch an den Logs, die ihr bekommt. Ja, erfreut euch an den Logs von Leuten, die das Teil wirklich gelöst haben. Und die können natürlich auch viel mehr schreiben. Und die anderen ignoriert sie doch einfach. Was natürlich immer interessant ist in solchen Themen, dass natürlich dann auch nachgehalten wird, wer regt sich denn darüber auf? Ja, ja. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sich darüber aufreden und ihre eigenen Caches zumachen, die mal eben an einem Tag 20 Earth-Caches weltweit loggen. Ja, also, ja. Ich lese gerade Miss Marple, sie schreibt, ich rätsel und Demoni klettert für mich geschwind den Baum, auf dem der Feind liegt. Du wirst lachen, können wir sofort machen, den Deal. Das habe ich früher mit Rollenspiel-Kalle nämlich gemacht. Leider wohnt er jetzt zu weit weg und casht noch kaum noch. Aber der hat tatsächlich, der hat gerne gerätselt, der hat immer die Rätsel gemacht. Dann haben wir uns in Lüneburg getroffen und ich durfte dann überall reinkriechen und hochklettern. Das war wirklich ein guter Deal. Das hat mir gut gefallen. Also wie gesagt, ihr werdet da eh nichts dran ändern und am besten ist es jetzt eher zu schweigen, als diese Datenbank immer noch zu pushen. Und wo die ist, irgendwer fragt gerade, wo die eigentlich ist. Die findest du im Moment nicht mehr. Die haben halt ein paar Leute auf der Platte. Und bitte meldet mich nicht an. Ich sag's mal so, selbst wenn ich sie hätte, ich gebe sie nicht raus, weil ich das einfach eine Nummer zu groß finde. Ich war auch in so einer Gruppe, wo die mal durchaus getauscht wurden, die Koordinaten. Aber eben so im kleinen Stil. Das war eine Handvoll Leute. Mittlerweile gibt's die Gruppe gar nicht mehr, weil es gibt so viel Caches. Zur Not verzichtet man, so wie ich jetzt, auf die Mystery. Ich hole sie mir nicht mal mehr in der Pocket Query. Also, und wenn es wirklich interessante Geschichte ist und mir erzählt einer, Mann, das war ein tolles Rätsel, sag ich, vergiss es. Wenn er sagt, das war ein toller Final, dann sage ich, komm her, mach das Rätsel und dann fahren wir zusammen hin und ich arbeite dafür. Und genau wie Miss Marvel das beschreibt. Sie macht das Rätsel und ich kletter den Baum kurz hoch. Das kriegen wir hin. Genau. Und dann brauchst du noch einen, der Bock auf Multis hat und so. Das brauchst du eigentlich in deiner Gruppe, so ein bisschen ein Kletterer, ein Rätsellöser, einer, der lange läuft und einer, der das Final findet, ohne die Koordinaten zu haben. Und schon passt es. Ich mache gerne Multis. Ich habe heute wieder einen gemacht in Bergedorf oder Rheinbeck. War der Final wieder nicht da. Das ist echt, das macht man Multis auf Dauer auch mal so kaputt, weißt du? Du machst so 4, 5, 6 Stationen, bist da echt lange unterwegs und dann ist der Final nicht da. Das war so eindeutig. Also der Hint war Birke und es war nur eine einzige Birke da und der war nicht. Du, das habe ich mich nämlich auch gefragt bei meinem Karl Frost, wo der ist schon lange nicht mehr gefunden. Und dann habe ich mir gefragt, warum wird der eigentlich so lange nicht mehr gefunden? Ja, das ist auch mal so ein geiles Zeichen, ne? Und dann habe ich gesagt, der wird vielleicht nicht so lange nicht mehr gefunden, weil jetzt keiner hingeht, weil er natürlich sich kein Frusterlebnis. Deswegen bin ich jetzt mal abgelaufen, alles noch da, alles gut, funktioniert aber. Ich hätte es locken sollen. Wollen wir mal zu einem Den Abschluss, das finde ich auch noch schön, übrigens ganz wichtig. Hennigser? Kann ich das richtig? Hennigser. Hennigser. Ich habe über 2 Jahre an einem Fragezeichen getüffelt, weil alle von der Location geschwärmt haben. Jetzt ist die Dose weg. Aber die Location immer noch da, verrückt, oder? Ja. Das finde ich genauso eine Leistung. Genauso wenig wie ich Rätsel-Caches mache, bestaune ich Leute, die machen. Weil ich habe ja hier meinen Agent Schmidt, der ja auch viel Rätsel macht mit seiner Jana. Und ich schön wie es mal im Kopf, ey, wie man auf die Lösung überkommt. Das sind auch 2 so geniale. Ich muss jetzt erstmal Bullenherde antworten, weil er ja gefragt hat, und welche Rolle hat der Herr Tracer bei deinem Mutter? Kein Klettern, kein Laufen, kein Rätseln, kein Finden. Mein lieber Micha, wenn du dich mal bitte dran erinnerst, wer immer das Final findet, wenn ihr alle noch, weiß ich nicht, an Station 2 rumsteht und fragt, wie hat der Ohne das jetzt gemeint? Ja. Wie oft bin ich schon über den Final gestolpert? Jetzt weißt du, wo die Datenbank zu kriegen ist. Okay, wir wollen da nicht noch stundenlang drauf reinhauen. Da haben wir auch wirklich, hat ja jeder was zu geschrieben. Und deswegen mussten wir auch was bringen, weil das war gerade die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Auch was geschrieben hatte ich aber auch schon drüber. Ja. Aber auch nach dem Motto, Mann, bleib doch ruhig, ist doch drauf geschissen. Ich würde gerne jetzt nochmal, um die Stimmung ein bisschen wieder hochzunehmen. Das Pro-Checker, das passt natürlich auch eigentlich jetzt perfekt rein. Das solltest du vielleicht jetzt nochmal bringen. Ja, ich hab diesmal tatsächlich mir die Mühe gemacht, das in OneNote auch tatsächlich so eine Reihenfolge zu bringen, die so irgendwie ein bisschen aufeinander aufbaut. Deswegen sage ich, wir werden das demnächst nur in OneNote machen, dann kannst du deins einfach dazwischen schreiben, dann haben wir einen viel besseren Ablauf noch. Genau. Guck mal, jetzt kriegt ihr mal live mit, wie wir das machen. Ich finde das ja irgendwie, finde ich das witzig, dass wir uns da oben selbst, also ich, mich, du bist ja... Das Hütchen sieht jetzt schon, ich wollte gerade sagen, es könnte sein, dass das ein Problem auf YouTube wird. Guck mal, wie es jetzt aussieht. Das dürfen wir nicht bringen. Nein, also es gibt hier, was haben wir da überhaupt rausgesucht? Genau, Pro-Checker. Noch ein Geoblock. Der ist, glaube ich, ziemlich neu, ne? Ne, ist das nicht? Zumindest habe ich ihn neu gesehen jetzt erst. Das ist aber blog.nordic-style.de. Nordic mit C, also hinten. Nordic. Nordicstyle.de. Der hat nochmal darüber geschrieben, Pro-Checker, und hat da wunderbar erklärt, warum Geo-Checker Sinn macht. Und ich finde auch, man sollte jetzt nicht gleich alle Geo-Checker verteufeln, nur weil einer jetzt mal auf die Fresse geflogen ist. Außer wo kriege ich sonst die Lösung her? Und was er auch wunderbar geschrieben hat, das geht mir nämlich immer so. Es gibt so oft Rätsel, da hat der Owner sich wirklich, wirklich Mühe gegeben. Das ist gar keine Frage. Und dann versuche ich das zu lösen, komme auf eine Lösung und stellen wir fest, es gibt 2 verschiedene Lösungen. Das ist nämlich leider nicht so selten. Von daher lest es euch mal durch. Jetzt habe ich es wieder weggeklickt. Nordic, wie war das? Punkt. Ist das noch nebenbei nicht im Chat? Doch, da. blog.nordicstyle.de. Also fand ich ganz interessant, den Blog werde ich mal mit aufnehmen in meine Liste da, weil Blogs lese ich doch immer gerne auf der Arbeit. Das muss ich schon sagen. Gut, dann würde ich jetzt mal gerne das reinhauen. Schleichwerbung. Ach Mensch, du musst doch das Etikett, darfst du doch nicht. Wir wollen auch mal was verdienen. Ah, weißt du, die 1,20 Euro, die da über Flatter reinkommt. Hast du das mit der Lok mitbekommen? Halt! Ja, nein. Aber erst, weil der gehört thematisch noch da rein. Ja, den habe ich nicht gewusst, nee, was den, du mir sagen den, willst. Ganz einfach, ich wollte den nur als ein Beispiel nennen, der User Leiner-Rett. Das wird bestimmt der... 2008 bis 2014, der hat also wirklich einen langen Namen. Der ist bestimmt der Daniel. L-E-I, also Leinart, L-E-I-N-A-D, also minus Red. Ja, lesen wir anders drum. 2008 bis 2014. Ja, Daniel heißt. Ist der jetzt gestorben? Oder auf jeden Fall, der hat unten auch mit großen Worten in seinem Profil, das sicherlich ganz viele Millionen angucken, jetzt schon erklärt, warum er seine Ratehaken zugemacht hat. Ich kann diese ganze Wut verstehen. Ob das der richtige Weg ist, wage ich trotzdem bezweifeln. Ist einer von vielen, obwohl ich ehrlich gesagt das Gefühl hatte, so viele sind es dann eigentlich auch überhaupt nicht. Nee, ist wirklich so. Also, ja, da waren ein paar, das habe ich auch hier in Hamburg gesehen, aber... Ich habe da jetzt mal ein paar Leute angeschrieben und gefragt, wie habt ihr mehr Zugriffe und so weiter. Die einen sagen, ja, so 2, 3, 4, mehr nicht. Jetzt mal was Witziges, ja. Weil du hast es mit der Lok ja müsstest du eigentlich mitbekommen haben. Und zwar geht es um den Cache GC3RDTG. Der hat auch so einen beschissenen Namen, ist aber von FF. Stell dir vor, du bist ein Owner und in deinem Ort steht eine alte Diesel-Lok. Ja. Und du sagst, das ist ein schönes Tradi-Ding, da lege ich meine Dose hin. Das hat er gemacht. Alles gut, jeder, der da hingefahren ist, hat dann praktisch die Dose gelockt, bis eines Tages ganz viele tschechische Einträge in seinen kamen. und hat sich gefragt, hä, wie geht das denn? Da hat die Deutsche Bahn diese Diesellok genommen und hat sie auf Tour nach Tschechien geschickt. Oh, die Dose war natürlich magnetisch dabei. Cool. Und jetzt hat er praktisch, er hat ihn jetzt zugemacht. Aber das dürfte der erste Tradi sein, der eine Koordinatenverschiebung hat. Noch aktiv ist. Also das finde ich allerdings auch, das habe ich noch nie gehört, sowas. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, die letzten mitgekriegt. Ich habe nur eben gesehen, in dem falschen Chat waren ja Leute. Aber das ist doch, also das ist der Hammer. Jetzt müsste man natürlich einen Reviewer hier haben und es wird sich fragen, gibt es denn, wenn ein Tradi, hat er dann einen Abstandskonflikt, wenn er an einer anderen Station wieder auftaucht? Er ist ja noch im Objekt. Ja, aber er ist ja ein, dann wird er ja zu einem Moving Cache, das darf er nicht, brumm zu. Frag einen Reviewer lieber nie, die müssen dann antworten. Also er hat ihn selber zugemacht, aber die Logs sind echt fantastisch zu lesen, wie gesagt, GC3RDTG. Ja, hat er hier schon wieder im Chat gleich drin, das verlinken wir natürlich wieder. Die schweigende Mehrheit-Logo in falsch herum macht sich auf der Unterhose sicherlich auch gut. Also Feuerwalzer macht sich jetzt um unsere Unterwäsche schon Gedanken. Langsam macht mir das Angst. Feuerwalzer ist eh immer so ein bisschen. Beim letzten Mal hat er da auch so einen Spruch gebracht. Da war irgendwas mit... Ja, es gibt so langsam. Wir müssen uns den, glaube ich, mal... Mit Maurer irgendwie. Wir müssen uns den mal vornehmen und im nächsten Podcast hier offiziell auspeitschen. Wir sollten... Moving Caches gab es auch schon früher, das stimmt. Aber die sind irgendwann verboten. Ich weiß gar nicht, wann. Waren die denn früher wirklich überhaupt zulässig? Weiß ich gar nicht. Es gab mal welche, das weiß ich. Das war das Locationless, ne? Hieß das doch. Nee, das war was anderes. Jetzt gab auch richtig Moving Cache. Locationless war so wie die Raumstation. ISS, das Icon habe ich sogar. Aber es gab ja auch wirklich, offiziell waren das gar keine Moving Caches. Ich weiß, Ageta hatte einen Auto, einen Coin, glaube ich, oder so. Also der doch, hat immer mal Auto. Es ist, darf ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil er noch existiert. Es gibt aber ein Mystery. Nehmen wir einfach die nicht existieren. Das war dieses... So schwer. Ich kann ja jetzt nur den... Ja, es gab allein schon mal 3 Autos, die man zerkratzen durfte. Ja, dann gibt es auch noch ein paar Mysteries, die sich dann auch immer aufgetaucht sind. Ja, okay, also das gab's, das gibt's heute auch noch und mein Gott. Aber die besondere Bewandtnis ist ja hier, dass es keiner war, sondern es war über Jahre, ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wann der gepublished wird, ob ich das jetzt hier noch rauskriege. Guck mal, die nehmen dann das Handy mit auf den Balkon zum Rauchen, damit sie noch mit zuhören können, das ist ja wieder geil. Ja, das sehe ich ja oben. Jungs, das nenne ich mal wirklich Einsatz. Stell dir vor, dein Cash ist knappe 3 Jahre ein ganz normaler Tradi und wird dann zu einem Moving Cache. Ich finde, das ist einfach geil, oder? Das ist eine coole Variante, dass wir so ein Ding nochmal losschicken. Ja, hat dir irgendeiner auch geschrieben. Der Fahrradfahrer aus HH hat auch noch einen. Ich weiß gar nicht, ist der noch? Ich meine, der ist geklaut worden, ne? Wir nennen den jetzt auch nicht. Nee, ich glaube schon. Aber der war aber mal geklaut oder so. Da gab es Ärger mit, ja. Der kommt auch wie Events damit und so. Das wird aber auch, das wissen auch, glaube ich, das wissen natürlich keine Reviewer, aber Weißt du, das ist mir auch egal, ob das die Reviewer wissen, aber mittlerweile sind wir, du hast es an diese Mystery-Diskussion auf einem Level angekommen, das Anscheißen völlig normal ist. Kommen wir nachher auch noch zu. Ja, da war so einer wieder, der jetzt echt einen Cash angeschissen hat, nur weil er einen nicht legen konnte. Wohnt aber 1000 Kilometer weg. Also, ja. Das sind so Leute, ey. Es gibt sowieso Leute, guck mal, das passt gut, die übertreiben also so einen Hauch. Wie wir zum Beispiel? Nee, es ist ja, gut, wir sind aber bekannt dafür. Nee, es gibt der GC2072D und ich weiß jetzt im Moment nicht, wo mein Mauszeiger ist, da ist er. GC2072D, da blättert ihr so ein bisschen runter und der dritte Log-Eintrag ist dann eine Note. Ich lese sie einfach mal vor. Gelockt von No Easy Prey ist wohl. Übrigens in Rot. Ja, es ist auch komplett in Rot geschrieben und in Fett. Der Owner dieses Caches discovered die Codes von Coins und TBs aus Listen, wie er sie im Internet gefunden hat, ohne die Coins oder TBs dazu jemals gesehen zu haben oder auch nur zu wissen, ob der Besitzer des Coins dieses möchte. Auch meine gehören dazu. Ich möchte das nicht. Leider lässt er sich auch nicht von gelöschten Logs abschrecken. Aus diesem Grunde nehme ich mir heute die Freiheit, ihre Caches als Note zu loggen, ohne jemals vor Ort gewesen zu sein. Oder wie der Owner in seinen Logs immer so schön schreibt, vielen Dank fürs Zeigen. Im Namen aller Coin- und TB-Besitzer, die von diesem Owner geschädigt wurden. Nein, ich wähle lieber Note statt Fund. Weitere Informationen hier, da gibt es ja noch einen Verweis, wie logge ich ein Trackable. Und er hat das sogar das noch in Englisch. Und da frage ich mich, ganz ehrlich, kann ich verstehen, dass er sauer ist? Aber Junge, guck dir mal deinen eigenen Stil an und denk mal drüber nach, ob du einen Latten am Zaun hast. Offensichtlich weiß er ja, dass er Scheiße baut, sonst würde er ja nicht eine Sockenpuppe dafür nutzen. Also das zu machen, finde ich schon daneben. Und das noch als Sockenpuppe zu... Also Das ist so abselig. Ich frage mich, wie bist du eigentlich geschädigt? Das sagt er ja, wenn dein TB-Code auf einer Liste steht und irgendjemand discovert den und sagt, danke fürs Zeigen. Was ist dann deine Schädigung? Dass du die Mail bekommst? Ja, dann darfst du den ja nie zeigen. Nee, aber ich fand das mit den Mails, also ich habe damals noch 2-3 TBs gehabt, als das anfing mit dem Discover, das wurde ja irgendwann eingeführt erst, das gab es ja früher gar nicht. Und ich finde das auch völlig nervig. Ich habe sämtliche TBs alles zurückgezogen, weil ich keinen Bock mehr auf diese ganzen Discover. Jedes Mal, wenn ein Event war, konnte ich das alles wegschmeißen. Nachzuvollziehen, wo dein Cache, wo dein TB eigentlich war, kannst du auch vergessen. Musste ich erstmal durch 7 Seiten Discover-Logs arbeiten. Das fand ich auch... Rolf 1327 schreibt, ja, ist schwer geschädigt. Ja. Aber Miss Marple hat recht. Da ist bestimmt eine, wieder eine Challenge schuld. Und da ist 100% eine Challenge schuld. Das können wir dann nachher, wir kommen nämlich noch zu einer Challenge, nochmal genau ausführen. Ich führe es jetzt aus, weil das Thema ist entstanden, als Groundspeak in ihrem Blog diesen Typen, diesen Jungen vorgestellt hatte, der 20.000 TBs discovered hatte. Mit diesem Blogbeitrag kamen diese Challenges und kam das bei den Leuten verstärkt auf, ich muss diesen Typen übertreffen. Der hat übrigens jetzt 40.000 und deswegen wird alles discovered, was geht. Ja, aber es geht ja nicht mehr, weil jetzt habe ich ja in einem anderen Podcast hier aus Hamburg gehört, da wollte ja auch einer irgendwie mit 25.000 eine Challenge machen und das macht wohl Groundspeak nicht mehr mit. Groundspeak macht das nicht mehr mit, aber die Leute, Groundspeak hat das Hobby, Geocaching irgendwo in den letzten 3 Jahren ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, sie hat es komplett auf die Statistiker gemünscht. Und diese Statistiker sind jetzt dabei und wollen den schlagen. Ja. Und deswegen wird alles gelockt, was geht. Und deswegen hast du auch viele andere Probleme, wie eine Mystery-Datenbank oder wie ich habe die 81er-Matrix, das muss ich unbedingt diese haben. Matrix-Scheiße da alles, Ich war nie da. Und das ist das einzige Problem. Und jetzt versuchen sie es wieder rumzukriegen zu einem Familienhobby, zu einem Outdoor-Hobby, was es ja letztendlich auch ist. Ja, aber jetzt hast du natürlich eine große Anzahl von Statistikern drin, die einfach drauf pfeifen und damit hast du ein Problem. Ja, du musst die Challenges wieder rausschmeißen und schon wird es wieder ruhiger. Es wird nicht besser, aber es wird schon ruhiger werden dann. Weil die ganzen Challenges sind einfach, da geht's nur, Mensch, ich wünsche mir mal, geht doch in eine Kneipe, legt die Schwänze nebeneinander auf eine Bar und dann könnt ihr gucken, wer den nächsten hat. Da braucht ihr euch doch nicht auf Geocaching austoben. Das ist so albern. Ja, das machen sie ja nicht, weil da fehlt dann auch irgendwie entweder das Verständnis oder die Angst, dass sie damit viele verlieren. Da machen sie lieber so kleine Gimmicks mit einer neuen Suche. Ja, oder, das sind doch die oder du kannst dich, Wichten, du kannst dich auch melden, wenn du mal irgendwas hast. Egal. Also ich verstehe den Ansatz auch letztendlich. Ich mache ja auch die Caches nicht, damit ich damit irgendwo angeben kann. Also es wird mir keiner erzählen können, dass ich irgendwo rumgelaufen bin und behauptet hätte, dass ich toll bin, weil ich viele Caches hätte oder weil ich irgendwelche besonderen gemacht habe. Die einzige besondere, die ich im Leben gemacht habe, war Nothing But Stones. Und selbst der wird für manche, die älter als ich sind, ein Witz sein. Einfach, weil sie trainierter sind. Aber für mich war das was Großes. Und das damit muss ich da zufrieden sein. Ich verstehe mal nicht so, wie du vorhin sagtest, mit dem einen Artikel, wo er dann schreibt, ja, der hat das mal eben eingesetzt. Ja, aber das nimmt doch mir meine Leistung nicht. Die ist doch für mich meine Leistung. Was interessiert mich doch nicht, was andere machen. Ja, das haben sie aber, wenn dir das jahrelang, wenn du jetzt neu zum Geocaching kommst und dir wird, dann liest du als erstes dieses Blog von geocaching.com, wenn du auf dieser Plattform cachst, und das machen ja nun mal die meisten. Und wenn dir das dann immer so mal reinkommt, hey, Team, Alabama-Fritze aus kleinen Kentucky hat schon 150.000 Caches und der kleine Peter hat alle 40.000 TBs selber in der Hand gehabt, dann denkst du, darauf kommt's an. Und deswegen gibt es solche Leute, die umgeben uns ja eigentlich nur. Also man versucht sich ja immer Leute rauszusuchen, mit denen man auf Events sitzt, mit denen man eigentlich gut kann. Versucht die anderen. Ja, klar. Also wenn das jetzt nicht mein Ding ist, mich mit irgendwelchen Funden oder sowas zu profilieren, dann bringt es mir nichts, wenn ich mit den Leuten rede. Weil die haben auch keine Zeit, weil sie irgendwas aufschreiben. Ja, da gehe ich schon. Wenn sie schreiben, gehe ich schon. So, aber es gibt natürlich auch vielen, denen ist es, in dieser Gruppe haben die natürlich Anerkennung und sagt, ja, oh mein Gott, ja, ey. Ja, stimmt auch wieder, ja. Ja, aber es geht mir echt am Hobby vorbei. Dann haben wir aber wieder was Positives kommen. Ja. Zumindest für uns positiv. Es ist ja so auch ein bisschen auch, na, Vorbild ist hier zu viel, aber schon einer, der mich auf die Idee des Formats dieses Podcasts sozusagen gebracht hat. Weil ich dachte, Mann, ja, der macht im Prinzip, auch wenn es gut recherchiert ist, macht er letztendlich trotzdem ganz schön Boulevard. Ja. Aber er macht das auf einer schönen Art und Weise. Ja. Mir gefällt das immer so unaufgeregt. Die Art des Boulevards fand ich auch schön, weil er schon ein bisschen draufhaut, aber eben auch immer das Ganze untermauert, von dem sprechen wir. Boulevard JR, das ist so, ne? Das ja. ergibt sich von alleine. JR 849 ist von seiner, ich bin dann mal weg zurück. Also er hat seine Pilgerreise praktisch. Ja, er hat sich gelassen. Gefunden oder was auch immer er gefunden hat. Ist mir auch ziemlich scheißegal, ob er schreibt mal wieder ein paar gehässige, nee, ich meine nicht gehässige, gut fundierte kritische Artikel. Und das hat er ja auch angefangen. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, auf seiner Seite gibt es auch diese Cache-Datenbank nach UNA sortiert, natürlich ohne die Koordinaten. Die hat er vergessen zu, da hat er nicht, da hat er gefuscht. Keine Koordinaten drin. Koordinaten hat er leider, ja, vielleicht ist er. Aber da kann man mal gucken, ob man selber betroffen ist. Wir müssen mal in sein Profil gucken. Nicht, dass der jetzt nur noch Mysteries macht. Ja, hat er. Das ist nur die schwerste. Innerhalb eines Tages 300 Mysteries. Und er hat heute auch wieder einen ganz guten Blogbeitrag rausgehauen. Da geht es nämlich um die Abmahnfalle Cache-Beschreibung. Ja. Die kann man sich gerne mal durchlesen. Wichtig ist zu wissen, dass man auch als Owner, also dass die Plattform geocaching.com oder sicherlich auch opencaching.de kein rechtsfreier Raum ist. Wenn ihr also Grafiken, Verlinkungen etc. einbindet, dann lest euch das bitte nochmal genau durch. Ja. Ich denke mal, ist noch geiler als so. Hangouts hört. Da kommen die Links von Interceptor noch vor dem Thema. Da glaubt man wirklich an Gott. Also du siehst, Interceptor, du bist langsam zu Gott aufgestiegen. Wer über YouTube guckt, er ist völlig fasziniert, dass du die Links schon gefunden hast, bevor wir das Thema angesprochen haben. Das ist überhaupt eine gute Idee, habe ich noch weiter gedacht. Zurückgekommen ist er, glaube ich, unter anderem auch wegen einem, also für mich echt sagenhaften Log von James Bond. Ja. Und ich formuliere es mal vorsichtig. Ich habe also, so das Gefühl, dass der selbst in Reviewerkreisen auch nicht unbedingt der geliebteste Mensch ist. Also wir sagen es mal so, da hat er sich richtig reingesetzt. Ja, ich lese ihn einfach mal, ich lese ihn mal vor. Also es geht da irgendwie um Log, der gemacht wurde, obwohl keine Dose da war. Und der Owner hat aber gesagt, nö, kannst du loggen, weil du hast das Versteck eigentlich gefunden. Also ein Vorgang, den ich persönlich auch normal finde. Habe ich früher auch mal 3-4 Mal bestimmt schon gehabt. Wenn der Uno das sagt? Ich habe auch, ich hab das Versteck eindeutig gefunden, hab das aber als DNF gelockt, weil ist ja klar. Und dann hat der Uno mich angemeldet und gesagt, hör mal, ich leg die nicht neu aus, du hast das Versteck eindeutig identifiziert, kannst du loggen. Ja, dann logge ich ihn, was soll denn dann? Du, das mache ich auch bei meinen Multis, wenn er sagt, oh, guck mal, ist zerstört oder lockt ja, genau, das Ding. Genau. Dann habe ich gesagt, na Mensch, ihr habt das gefunden, ihr seid ja, die Runde abgelogen, loggt einfach als Phone, danke für die Info, fertig. Kann man aber geteilter Meinung darüber sein, auf jeden Fall wurde natürlich sofort wieder gepöbelt in alle Richtungen und dann kam James Bond. Das ist der Reviewer. Und schrieb, es ist schade, dass ich noch einmal darauf aufmerksam machen muss. Online loggen darf nur derjenige, der sich vor Ort in das dort befindliche Logbuch eingetragen hat. Das ist feste Regel und nicht verhandelbar. Ja, jedenfalls bei ihm nicht. Wenn aufgrund unglücklicher Umstände Cache und oder Logbuch gemuggelt wurden, kann man sich vor Ort nicht eintragen. Logischerweise darf man auch nicht online loggen. Der Cache-Owner ist gar nicht dazu berechtigt, eine Logfreigabe zu erteilen. Er hat diese Kompetenz nicht, denn sie würde ihn über den Grausbegräbel stellen, was nicht sein kann. Sorry, da glaube ich, der hat nicht alle Lappen am Zaun. Hä? Also der Cache gehört dem Owner fertig, als anderes Gelaber. Aus diesem Grund führen clevere und erfahrene, das kommt der entscheidende Satz übrigens, aus diesem Grund führen clevere und erfahrene Cacher immer eine Filmdose mit Blanko-Log mit und legen sie in dem Fall, wo das Cache-Versteck zweifelsfrei feststeht, dann dort, in Klammern, mit ihrem Log aus. Das hilft einerseits dem Cache-Owner und andererseits kann man legal loggen. Das ist ein Tipp von mir und nicht von Groundspeak. Scheiß-Tipp, ne? Das erste Mal gelesen, habe ich gesagt, das kann doch nicht ganz, der ist doch nicht ganz dicht. Also der ist doch kein Reviewer, das kann doch nur Fake sein. Aber der meinte es tatsächlich ernst. Ich habe mich dann an Groundspeak gewendet, weil mich das echt interessiert und habe geschrieben, wie ist denn das? Soll ich das jetzt für ernst nehmen? Dann suche ich nämlich gar nicht mehr, sondern dann nehme ich mir 500 Dosen mit, packe mir die in den Koffer, fahre an den Caches vorbei, schmeiß die grob in die Richtung, wo der liegen müsste und sag, war keine Dose vorhanden. Groundspeak fand das auch wenig witzig, schrieb dann auch zurück, nee, das wollen sie nicht so. Dann habe ich nochmal hingeschrieben, ja, aber wieso steht denn das dann da immer noch? Und zack, am nächsten Tag war es verschwunden. Ich würde mal vorsichtig sagen, sie haben dann, glaube ich, dem Reviewer mal wieder eine Richtlinie verpasst oder was. Also ich finde das unmöglich. Sorry, also das geht für mich ja gar nicht. Was meinst du, wie viel jetzt eine Dose irgendwo hinschmeißen, obwohl da noch eine liegt? Also irgendwie, naja. Das führt dann zu den sonderbaren Auswirkungen, dass du am Ground Zero plötzlich 5 Dosen findest, weißt du? Dass wir wirklich dahin kommen. Wenn das Newbies lesen, was sollen sie denn denken, wenn der Reviewer schon so einen Scheiß reinschreibt? Ja, da hat er irgendwie nicht mitgedacht. Vor allen Dingen hat er es jetzt irgendwie, da kann er 3000 Mal drunter schreiben, das ist meine private Meinung, nicht die von Groundspeak. Er hat es als Reviewer geschrieben. Im Reviewer-Account, genau, nichts anderes. Also da habe ich auch echt gedacht, das kann sowas, sorry, aber so eine Reviewer behalte doch nicht, das hat doch keinen Sinn. Das ist noch nicht mal böse gegen ihn gemeint, sondern einfach, er hat damit bewiesen, als Reviewer ist er nicht geeignet. Ich würde das jetzt, also ich denke, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ah, okay. Aber das sollte man dann schon mal als nochmal eine Reviewer-Schulung machen oder was weiß ich. Hast du denn von dem neuen Challenge gehört? Ja, hab ich mitgekriegt. Ich verstehe die Aufregung letztendlich nicht, weil ich hole den nicht und schmeiß den auf Ignore, aber man muss ihn mal vorlesen. Es geht um GC5MD19. GC5MD19. Ich lese ihn gar nicht komplett vor, das begreift man sowieso nicht. Also im Groben geht es darum, dass man Caches gefunden hat in Straßen von A bis Z. Ja. Also in irgendeiner A-Straße muss man Cache gefunden, in B und in C und in D. Im Hamburger Stadtgebiet. Im Hamburger Stadtgebiet. Es steht, also erstmal hat er selbst nicht dazu geschrieben, welche er gefunden hätte. Da gibt es keine Liste, wie er das gemacht hätte oder so. Ja. Das hat er wohl vergessen. Ach nee, das wollte er nicht machen, dann würde es ja zu einfach sein. Und dann ging es los. Also ich kann es ja nicht alles vorlesen, aber schon der erste Eintrag war, schon die Recherche, ob man die Challenge erfüllt hat, ist mir zu doof. Ignore List. Und Süffel, danke. Du machst ganz oft meinen Tag, da hast du ihn wieder voll getroffen. Also dämlicher als dieses, Also Süffel also haut nicht, aber auch mal ganz... Sonst sagen wir, ich nenne den Owner dämlich. Nein, ich meine nicht den Owner dämlich, aber die Idee, die ist dämlich. Sorry, aber wie will man das denn bitte also auswerten? Das ist doch Schwachsinn. Also Süffel hat natürlich... Der trifft so oft in den Notes, die er schreibt, den. Ja. Süffel ist für mich auch ein Highlight. Den Nagel auf den Kopf, das muss man auch mal so sagen. Jetzt gibt es allerdings, nachdem 3 Millionen Notes kamen, tatsächlich Leute, die sich die Mühe gemacht haben und das Ding als gefunden gelockt. Echt? Ja. Wo habe ich noch nicht gesehen? Doch, gibt es. Ja, ernsthaft einer gefunden. Ach ja, da oben waren welche, ne? Nee, müssen dann unten sein. Die hat er noch nicht. Zieh mal runter. Nein. 26 Notes, ein NA von Hans, hat der Pfarrer wieder zugeschlagen und ein Freigabe. Nee. Da hat einer zwar irgendwelche Links gepostet, aber den hat noch keiner als gefunden gelockt. Ach so, ich dachte, die üblichen Verdächtigen hatten den gleich, die wurden dann vom Owner auch, stimmt. Ja, Owner ist ja gleich wieder dann auch sauer geworden, weil sie alle sich in den Nö, ich finde, der Owner verhält sich eigentlich ganz cool. Also ich meine, mal davon abgesehen, dass das eine unmöglich zu beweisende Challenge ist. Und sie schreiben übrigens Owner in dem Fall tatsächlich auch schon alle mit O-H-N-E-R. Ja, also eine Challenge ist, die unmöglich zu beweisen ist. Andererseits, viele andere Challenges setzen ja auch voraus, dass ich mich mit GSAK und so weiter knüpple, was ich auch nicht möchte. Das ist genau das, was Groundspeak vielleicht nicht wollte, was sie jetzt aber bekommen haben. Ja. Aber der Owner schreibt wenigstens die Leute an, wenn die sagen, ich habe das Ding gefunden, weil da waren nämlich bei meiner Recherche schon 3 Fundlogs. Und die sollen bitte mal den Nachweis ihm zukommen zu lassen, wie sie es ausgewertet haben. Weil Moment, ja, das kann natürlich sein. Das ist hier jetzt, dies ist natürlich jetzt hier die, ich mache mir mal Kopien. Ah ja. Denn sonst hätte ich ja zum Beispiel das Log von dem guten Reviewer auch nicht mehr. Der dann ja auch mal schnell geändert hat sein. Ja. Oh, was ist da jetzt passiert? Achso, stimmt. Der schließt da nur noch. Das macht er auch geschickt, aber naja. Er macht das jetzt hier auf. Ja, genau. So, und jetzt können wir mal runter scrollen und dann müssten eigentlich da oben gleich, siehst du ja schon, da, 19 Leute. Jetzt. Oh Gott, die haben sich tatsächlich alle diese Arbeit gemacht. Und das sage ich dir ja. Und es gibt halt Leute, die machen sich die Arbeit. Und ein Log später mehr, ich liebe es. Ich glaube den ganzen Tag nicht, dass sie das erfüllt haben. Ja. Da sitzt du noch 15 Tage, bis du das Scheiß fertig hast. Ja, das machen Leute. Da wünschte ich mir manchmal, wenn ein Cash schon so scheiße ist, dass die Leute sich einfach was zusammentun, das macht ihn keiner fertig. Aber nein, es wird gemacht. Aber okay, warum auch nicht? Wenn sie den wollen, klar. Weißt du, ich hätte das Ding einfach gelockt und wenn irgendeiner, die machen sich tatsächlich die Arbeit, logischerweise, aber dann einfach einen Link aufs Profil posten, hier suchst du dir selber raus. Irgendwer schrieb auch, ich schicke dir einfach mein Found-Dings. Ja. Naja gut, wir muss hier also hat er das nicht hat er das nicht gelockt, wie auch immer. Muss jeder selbst entscheiden. Also ich finde also den Ansatz einfach. Naja. Es gibt ja auch Leute im Hamburger Raum, die zwar kein Mega-Event besucht haben und jedenfalls noch nicht gelockt haben. Vielleicht werden sie noch nachlocken, wahrscheinlich nach dieser Sendung auch. Aber schon 272 Lab-Caches gefunden. Wer ist das denn schon wieder? Ja, das ist unser Holländer. Punkt 1. Ja, also sowas soll es auch schon geben. Und da wollte ich eigentlich auf ein schönes Log, was heute auch noch reinkam. Weißt du von wem? Nee. Von den Doppel-O-Agenten. Und weißt du für was? Na? Für die Oberhafenkantine. Wer das noch nicht kennt, das ist ein bisschen seitlich schief gebautes, abgesacktes also Restaurant. Ist es gar nicht mehr. Es ist ein Bistro, ne? Im Hafen. Das war ein Restaurant, ich weiß nicht, ob es stand aktuell, weiß ich nicht. Aber es ist eine ganz bekannte Geschichte in Hamburg. Also das kennt wirklich fast jeder. Ich möchte es, also die Oberhafenkantine ist der Cash. Und ich möchte das Log kurz, weil ich es klasse finde. So. Nochmal eben für die Anfänger hier, willkommen bei uns. Natürlich könnt ihr Coke Zero trinken und euch einbilden, eure Freundin wäre Manuel Neuer und ihr würdet den Cash locken, obwohl er gerade gar nicht da war. Und wenn ihr wollt, ist eure Freundin nicht mehr Manuel Neuer, aber den Cash habt ihr dem trotzdem noch nicht gefunden. Klar soweit, fertig. Alle anderen gelockt. Ja, Weltklasse. Du musst dich ausziehen, hier sind nur noch 15 Zuschauer. Das wäre nicht mehr. Das passt aber zu dir. Das passt ja zu unserer Quote. Weißt du, 15 Hörer, 15 Zuschauer. Das stimmt. Das hat bestimmt Ocean geschrieben, da wette ich fast drauf. Ja, das hat das sehr schön. Einer von den beiden wird es geschrieben haben, genau. Nein, sehr schön gemacht, keine Frage. Also, der ist wirklich gut. Ach, guck, stimmt, den hat Gedankenlyrik auch schon den Cash. Das stimmt, den haben wir gemacht, als hier in Hamburg war. Der war unter einem Meter, da kam sie ran. Weil die Dose war auch da, ja? Ja, ja. Da ja. Waren doch in der Nähe mal die Trauben hängen höher. Da wäre sie dann wahrscheinlich nicht rangekommen. Der ist wieder da. Der ist wieder da. Als Reloaded. Als ja. Reloaded. Ja. Der ist natürlich. Wobei ich die Nachfolgeversion nicht so schön fand. Also da kommt sie. Der darf ich nicht so viel sagen, der gespoilert, aber ist. Ach, das darf ich auch nicht sehen. Scheiße, habe ich gar nicht mehr gedacht. Ah, ja, das ist der Nachteil. So darfst du. Jetzt habe ich mal neulich gehört, man darf auch nicht so machen. Wieso nicht? Wir sind doch alle, wie nennt man das? Islamophob? Ich nicht. Und das wäre das Zeichen der ISIS. Nein, das ist nicht das Zeichen der ISIS, sondern das ist das Zeichen für Allah oder wie auch immer. So genau kenne ich mich nicht aus, aber es ist kein extremistisches Zeichen. Sonst keine Probleme haben. Ach, guck mal her, du musst die doch mal aufstellen hier. Ja, extra für Gedankenlyrik, ne? Das kleine blaue Ding ist noch da. Ja. Challenge. Ja. Warum habe ich den eigentlich rausgesucht? Ach, das, was ich vorhin meinte, so, wenn dein, ne, war das, wenn du dein Spiel nacharbeitest, muss ich meinen auch. Ja, aufweisen. Genau. Also es geht um GC3GGWD. Und das hört sich doof an. GC3, G wie Gustav, G wie Gustav, W wie Wilfried, D wie Dora. Das hört sich an, GWD hört sich an wie geile Wanderjugend. Nee, da fehlt das J. Wanderjugend. Geile Wanderjugend ja. Deutschlands. Achso. Aber wir denken nochmal drüber nach. Challenge Cash der jungfräulichen Dosen. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Sondern geile echt, Wanderdeppen. Da so. Kommt ein Ilse Sandler. Da werdet ihr das selber finden, das Log. Ich hatte eine freundliche Note geschrieben, dass dieser Challenge Cash gegen die Regeln verstößt. Der Owner hat diese Note gelöscht. Das finde ich nicht anständig. Dann also so, dieser Cache verstößt gegen Regel 9 für Challenge-Caches und ist daher nicht zulässig. Bitte archivieren. Hier ist auch der Review gefordert. Ich wollte so einen Cache legen, wurde aber darauf hingewiesen, dass dies unzulässig ist. Regeln sollten doch eingehalten werden, oder? Wie du bitte, mir, so ich dir. Auge doch, in Auge. Genau, ja? Bitte such dir irgendein Hobby, aber nicht dieses, ey. Boah, das ist so, wenn du nicht darfst, will ich auch nicht dürfen. Ich sag das immer wieder, wenn ein Reviewer mal sagt, euer Cache ist scheiße, macht ihn zu, Mund abwischen, legt einen neuen und gut ist. Und dann kommt jetzt das Highlight, das war auch jetzt gerade in allen Blöcken. No. Mhm. Jörg Fest im Tracer, wohin? Nee, das war ich nicht. Muss man erstmal gucken. Der Owner hat versucht, mit dem NA-Logger zu kommunizieren, aber es kam natürlich keine Antwort. Und guck mal, ist interessant zu hören. Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass da keine Antwort kommt, weil das ist einfach ein verbiesterter, armseliger, kleiner, verklemmter Typ. Gehe ich mal von aus. Was ist? Schön sind die Bilder in diesem Keller nicht, aber cool ist es schon. Ja, schön. Soll ich hier noch nackte Tänzerin im Hintergrund? Oh, warum nicht? Ruf da mal Heike, dass sie reinkommt. Der Keller ist auch nicht schön. Da ist, ich habe die Kamera musste ich extra schon so drehen, dass man das dieses SM-Kreuz nicht sieht und die Handschellen. Also ihr müsst schon mit der Aussicht leben. Aber Heike ist auch mal dieses Bild da hinten. Das sieht doch zum Beispiel wunderschön aus. Das ist aus ja, vor allen Dingen sieht das so aus, als würde einer da durch ein Fernglas schauen auf diesem kleinen Bild. In Wirklichkeit sitzen da zwei. Sitzen ja, das zwei beim Essen. Sieht völlig anders aus. Ja, da ist was dran. Jetzt reden wir natürlich über Sachen, die keiner sehen kann. Aber guck mal, wir haben sofort wieder die 17. Zuschauer von 14 auf 17 hochgegangen. Also wir sind der neue YouTube-Star-Kanal. Die Kiddies, die reißen sich darum, hier zugucken zu dürfen. So, dann haben wir eine Gemeinde, versteht ihre Bürger nicht. Das können wir kurz machen, dass es durch alle Blogs gejagt wurden. Da geht es um GC5KJTB, GPS-Abenteuer in Altensteigdorf. Jetzt ist schon der Name schon. Wie man dann später hörte, hat das ja irgendwie 10.000 Euro haben sie dafür ausgegeben. Erst haben sie aber Cache verboten da. Ja, genau. Dann haben sie 10.000 Euro dafür ausgegeben, dass man da Caches liegt. Meiner Meinung nach war das dieses Geocaching Forever, diese Mystery-Ansammlung. Genau die Ecke ist das. Mhm. Und ich glaube, der Cache-Leger, der die 10.000 Euro gekriegt hat, der holt sich heute noch einen runter, weil, also, das Listing, ich lese euch das mal komplett vor. So, das war's. Mehr steht da nämlich nicht. Markier mal was, vielleicht hat das in weiß auf weißem Grund geschrieben. Also, steht echt exakt, nee, kann man nicht markieren, steht nichts drin. Aber er hat auf jeden Fall bei den Waypoints was reingetan. Dafür hat er ein paar Waypoints gelegt, genau. Text gibt es mal gar nicht, für 10.000 Euro kann man das auch nicht erwarten. Das Ding wurde gelegt und dann ging es los. Ey. NA, NA, Note, NA, NA, NA. Also über die Texte, die da drin stehen, da kann man sicherlich geteilter Meinung sein zum Teil. Die wurden schon ein bisschen. Wie viele NAs hat der bekommen? Es ist auch schon Rekord. 22 NAs. Erst dann wurde er dann irgendwann auch mal archiviert, weil wohl Groundspeak und die Gemeinde gemerkt haben, dass das nicht das Highlight war. Ich glaube, Gedankenlyrik, wenn ich die das nächste Mal treffe, dann ist sie nicht mal mehr ein Meter, sondern nur so 20 Zentimeter. Den lässt mein Pullover nicht in Ruhe. Wenn ich da nochmal drauf den Kopf haue, ist sie nochmal einen halben Meter kürzer. Retro ist in, meine genau, Lieben. Genau, das ist der reine Neid. Ja. Das ist, weil ich den größeren Busen habe. Bist du neidisch? So. So, wo kommen wir jetzt? Ich würde, da passt noch was, weil ich habe in der Watz. Bei dem Busen? Nein. Da passt was Schönes dazu, weil ich habe in der Watz einen schönen Artikel gefunden. ganz kurz, beim Publish stand angeblich was drin, nur mal so am Rande. Also, scheint zwar was gegeben zu haben. Und zwar, das ist der westen.de und der hat den unter dem Rubrikpunkt Lokales Natur, wie Geocacher und Gassigeher dem Wald Schaden zufügen. Das ist die Überschrift. Ja. Dann steht der Typ da und zeigt auf einen Hang. Also, ist es schlecht, der Typ oder? Ist so das ist so der Typ Gartenzaun. Nee, das ist der Waldbauernverband. Nee, Maschendraht, ja. Der ehrenamtliche Vorsitzende der Bezirksgruppe Ruhr-Hagen-Dortmund des Waldbauernverbandes NRW. Ich denke mal, er ist das einzige Mitglied. Und sein größtes Problem ist sein Maschendrahtzaun. Also der Typ ist, sorry, aber das ist doch eine Karikatur. Ey. Früher blieben die Menschen auf den Wegen, heute laufen sie. Früher marschierten wir alle auf einer Straße. Woher weiß er das eigentlich? Zeigt er hier, das ist ja abgenutzt auf dem Bild. Also wenn ihr mal lachen wollt, guckt es euch gerne an. Die Kommentarfunktion wurde irgendwie, ist noch da. Ich muss gerade mitlesen, ich würde im Hintergrund eine Stange anbringen und ein Mäuschen tanzen lassen. Das heißt, Gedankenlyrik bewirbt sich schon mal. Und dann drunter kommt dann. Das geht aber nicht, da müssen wir dann Podest noch hinbauen. Ja, stimmt, damit sie die Kamera reicht. Und draußen vor dem Fenster eine blinkende Leuchtreklame. Ich möchte dich enttäuschen, aber wir sind hier im Keller vor dem Fenster, kannst du gar nichts anbringen. Also du siehst dieses YouTube, wir werden es glaube ich nicht jedes Mal anschmeißen, aber es hat schon eine Bewegung hier in die Sache gebracht. So, und dann habe ich natürlich noch etwas gefunden, wo wir gerade bei Zeitungen sind, bevor wir jetzt wieder zu der OneNote gehen. Leider ist der Link mittlerweile gelöscht. Man findet es aber noch in der Google-Suche unter stripes.com und Geocacher, die beiden Begriffe einkommen. Da hat nämlich in Amerika ein Geocacher diese, wie nennt man das, was man im Hals hat bei der Dogtags? Diese Erkennungsmarken, die einen jemand, der ein kleines Handicap im physischen Bereich hatte, vor 25 Jahren im Wald verloren hat, hat er zufällig weiter wieder gefunden und hat dann über diese Nummer die Familie ausfindig gemacht und hat die zurückgegeben. Ist das doch auch mal eine schöne Story. Das ist überhaupt noch so. Da ist also nicht schon praktisch mal tiefer sackt, wundert mich fast. Ja, und wir waren mehrere zusammen, nicht eine, sondern mehrere, vielleicht deswegen. Der wusste auch, dass er die mit hatte und hat die irgendwo hingehangen und wusste dann aber nicht mehr genau, wo und wie und was. Weil der hat so ein, das wurde da auch beschrieben, so ein kleines, also da geht nicht, der kann sich Dinge nicht merken. Keine Ahnung, wie die Krankheit heißt. Überarbeitet oder so. Alzheimer. Oh, guck mal hier, guck mal, der Interceptor ist gut. Ich habe das eine Bild gerade angeguckt, da ist ein hübsches Sadomaso-Kreuz für Keller mit Modell Monique. Also das gefiel mir ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob man die dazu kaufen kann. Übrigens haben wir noch einen Gemeindecash. Ich weiß gar nicht, ob das die gleiche, auch das die gleiche Gegend einsteigt. Das Geheimnis vom Böhmbachsee. Nee, Böhmbachsee. GC5KJWZ. Und siehe da, die gleiche Beschreibung. Hat aber kopiert. Ja. Steht wiederum exakt mal nichts drin. Und nur auch wieder so 5-6 Wegpunkte. Und man, die hätten die 10.000 Euro auch mir geben können. Auch hier 8 NAs und dann wurde das Ding auch wegeliminiert. Also Jürgen, jetzt mal ganz ehrlich, lass uns mal darüber philosophieren. Wir machen hier einen Podcast, weil wir Bock haben. Ja. Aber wir haben nicht wirklich viele Bewertungen bei iTunes. Das stimmt. Die Jungs fühlen sich alle gut amüsiert, die 2 Stunden. Und das danach hoffe ich jedenfalls, ja. Lass uns doch einfach an die Gemeinden gehen und einfach auch so einen Scheiß. Wir würden 10.000 Euro würden einen Podcast für die Gemeinde machen. Ich würde so nee, hier, Cashers legen. Ich würde doch nicht mal 10.000 nehmen. Ich würde einen Rabatt einräumen. Sag, wir machen es für 9. Mach das nicht gleich so billig. Es muss für die Gemeinde sich auch lohnen. Die müssen das Gefühl haben, du bist richtig gut. Mach eher 20. Wir gehen genauso, wie wir hier sitzen, als kleiner blauer Bär und du mit deinem Retro-Pullover dahin. Ja, ich muss mir nicht unbedingt einen anderen Pulli anziehen. Das nimmt die alle zu sehr mit. Die können gar nicht. Obwohl, das lenkt sie auch von unserem inhaltslosen Geplapper ab. Das ist gut. Mr. Stringer wird zum Cheater. Okay. Bei Mr. Stringer muss ich auch mal denken, aber Stringer, das ist so, das, der Name ist noch nicht so. Du musst immer an Springtanger denken oder an was ja, musst du jetzt denken. Das liegt Finger. Aber an dem Holzkreuz, was du dir gerade angeschaut hast. Übrigens gibt es noch andere Gemeinden, das ist irgendwie gar nicht so genannt worden. Die verstehen ihren Cash noch viel, ihre Cacher noch viel weniger oder ihre Leute. Das Ennstal. Ja, das ist aber, ich glaube, ist das nicht in der Schweiz? Nee, müsste ich jetzt gucken. Nee, Baden-Württemberg steht da. Baden-Württemberg. Naja, Baden-Württemberg, Schweiz. Schweiz. Die sprechen also zumindest ähnlich, wie wir aus manchen ein bisschen langsamer Channels kennen. Und da fand ich schön, ganz am Ende den Satz, eventuell, also die haben Cash archiviert, weil er jetzt vorbei ist da und so. Und jetzt kommt der letzte Satz. PS, eventuell in den einzelnen Geocache abgelegte Trackables werden von uns zentral zur Abholung gesammelt in der Touristinfo Bad Wildbad, Königstraße 5, Telefon bla bla, ne, kann man die abholen. Super. Da sieht man so, was passiert. Also die fragen immer alle, ja, sind Kommerz-Caches gut oder schlecht? Schlecht ist, dass die liegen, einfach keine Ahnung haben, was sie da tun und dann genauso was dabei rauskommt. Jetzt liegen da irgendwie, weiß ich nicht, 5 TBs und die werden nie geholt werden. Wobei ich nochmal, das ist ja auch, ja, weil das sind ja so Gemeinden, die machen, ich meine, auch nicht so richtig offiziell. Richtig offiziell wäre so eine Geotour. Ja. Da hast du ein bisschen auch, ich denke mal, von Groundspeak auch so ein bisschen was an der Hand. Und diese bei Hannover vom Geo-Geheimnisträger gelegt ist, das ist schon hohe Kunst, das muss man auch sagen. Ja, die Frage ist einfach, wie lange die Pflege funktionieren wird. No. Da habe ich immer so meine Befürchtung. Na, muss man gucken. Ja, andererseits, hast du das mit der Banane mitbekommen? Der Banane? Oh. Ja. Das liegt vielleicht nicht unbedingt immer daran, sondern es liegt einfach daran, dass wir alle irgendwie. Die Banane ist großartig. Irgendwie verdummen. Ich, für die, die jetzt denken, hä, was reden die da schon wieder? Ja, das denken sie wahrscheinlich die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht wo, in Amerika natürlich, hing in einem Pinienbaum eine Banane. In dieser Banane war ein Cache. Wer Amerika kennt, da schon mal cachen war, weiß, das ist ein höchst kreatives Versteck für Amerikaner. Jetzt hat das irgendein Muggel gesehen, hat gesagt, oh Gott, eine Banane und wir haben ja weltweit Terroralarm. Ich rufe mal die Polizei an. Und die kommt natürlich auch gleich und versucht das Ding zu entschärfen. Also bombt der, Die Mitteilung oder die Überschrift ist Bombenalarm wegen einer Banane im Baum. Und zwar war das in Nebraska. Also selbst Dinge, ich frage mich, welcher Terrorist eine Banane im Baum hängt und damit also, ein Attentat verüben dann möchte. Dann die Polizei noch mal anzurufen, das ist also wirklich völlig absurd. Aber ja, es ist unglaublich, was es gibt. Echt. Also, aber Amiland sind die, glaube ich, noch schlimmer als hier. Obwohl hier. Ich habe wieder so ein schönes Beispiel auch mal, wie so Geocacher, wie dämlich man so sein muss, wirklich. Also es tut mir mal leid, die reden immer alle, aber sie sind Aber lass mich mal kurz, meinst du, dass Waldwacht Bergmoor ein Fake-Account ist oder ein irgendwas Offizielles ist? Nee, ich glaube eher, dass das tatsächlich offiziell ist, weil, also es geht um den Cache, nee, es geht um das Log, ich habe das Log jetzt hier nur, GLGJYM2F, also das ist das Log, nicht der Cache. GLGJYM2F. Hast du die Ziernummer noch? Ich versuche es nebenbei rauszukriegen. Können Sie schon mal. Sehr geehrter Herr Bla, es geht um Ihren Geocache D5, allerdings LPC auf dem Gelände des ehemaligen Café Moskau bei Bergmoor. So, und dann schreiben Sie die ganze Menge, dass da eben keiner was zu suchen hat. Vor allen Dingen, nun haben wir kürzlich einen Ihrer Mitspieler sozusagen auf frischer Tat ertappt, als er gerade kletternd nach Ihrem Geocache auf diesem Gelände Ausschau hielt. Als wir ihn zur Rede stellten, was er hier vorhabe, erklärte er uns, dass hier ein Schatz versteckt liegen soll, den er finden wolle. Auf Anfrage erläuterte er uns daraufhin, wie es mit Geocaching funktioniert und gab uns hierzu die Internetadresse. Nachdem er daraufhin auf unser Drängen das Gelände verließ und wir inzwischen einen Einblick in das Programm verschafft haben, wundert uns nicht mehr, wie viele Besucher hier allein im letzten Jahr das Zugfahrtsverbot ignorierten, wobei auch Wegsperren in Form von großen Steinen und einer Schranke entfernt wurden. Das muss man sich mal vorstellen. So beobachteten wir von Zeit zu Zeit immer mal wieder aus dem Dorf, wie vermutlich Geocacher gerade das Gelände verließen. Ich frage mich einfach, das ist schon als Mystery abgelöst mit dem D5-Rätsel, damit schwer es ist. Und wie doof muss man eigentlich sein, um dann mit dem Auto an den Verbotsschildern noch am besten bis zur Cache-Tür zu fahren? Es ist übrigens... GC, tschüss Mika. Ciao, Mika. Mach's gut. GC2PMHD. Ja, und sorry, aber das kann man wenden, wie man will. Da kann man der Gemeinde keinen Vorwurf machen. Da kann ich nur diesen Cacher einen Vorwurf machen. Sorry, aber wie dämlich müsst ihr sein? Das ist ein heikles Gelände. Das steht im Listi, das müsst ihr euch anhand des Rätsels alles klar sein. Und trotzdem fahrt ihr noch mit dem Auto dahin. Das ist doch einfach krank. Ehrlich. Tut mir wirklich leid. Oh, guck mal, Applaus haben wir von Mika noch gekriegt, bevor er gegangen ist. Mit der Glücker kann man das jetzt auf YouTube noch sehen, das dauert ja noch 2 Minuten, bis es ankommt. Nein, aber wirklich, also wenn es schon noch Lost Places gibt, die selten geworden sind, ey, dann tut doch mal allen den Gefallen und benehmt euch wie so ein bisschen. Da sind wir wieder beim Ursprungsthema, was wir damals hatten. Es reicht ja heute nicht, ein Lost Place am Tag zu machen. Es müssen ja 5 sein. Es müssen ja pro Tag 5 also sein. Also ja, ignorierst du vielleicht, dass da steht und ja... Ist einfach Faulheit und Dummheit. Anders kann ich das nicht mehr formulieren, weil alles andere, ja, klingt netter und ist auch diplomatischer, aber zu faul, da 50 Meter zum Cache zu laufen, mein Gott, nochmal. Oh, könnte ich immer wieder. So. Dann habe ich auch noch so einen. Jetzt lassen wir den Namen mal weg, aber auch das, ein Log. Ich möchte das Log einfach vorlesen, ist relativ kurz. Der Owner dieses Caches discovered willkürlich Trackables, obwohl er diese niemals gesehen hat. Ist schon schade, wenn man seine Statistik fälschen muss, um ein Held zu sein. Sollte diese Not gelöscht werden, werde ich das Vorgehen des Owners noch an anderer Stelle öffentlich machen. Wir hatten ja vorhin schon mal ein ähnliches Log. Jungs und Mädels, könnt ihr das nicht mal verkneifen? Sorry, aber ihr wirkt dann wie Dreijährige. Ehrlich, ob ihr im Recht seid oder nicht, ist aber völlig ohne Belang. Wenn ein anderer Scheiße baut, dann gibt das keinem das Recht, sich auch wie ein Idiot zu benehmen. Punkt. Das ist richtig gesagt, aber das ist wahrscheinlich auch so, die sehen es dann so, weil ich kenne jetzt den den Schreiber so ein bisschen, das sind eigentlich vernünftige Leute. Ja, du kriegst das halt einfach so mit und siehst, andere machen das und du machst es auch. Also, das ist doch aber wirklich, also ich bin der Letzte, der sich als erwachsen bezeichnen würde, aber so viel erwachsen bin ich dann doch, dass ich mir sowas mittlerweile verkneife. Ehrlich, das ist einfach so, das ist so armselig. Bis sonst wohin. Das ist einfach nur noch. Ach. Wisst ihr mal, ich hab mal wieder was Lustiges, nämlich auch in meiner Geocaching-Gruppe. Und zwar fragt da einer, hey, ich bzw. unsere kleine Dreiergruppe hat mal eine Frage zwecks Logbuch. Und zwar, wie steht die Community? Schon scheiß Frage, ne? Das ist schon wieder eine Frage, ja. Da fehlt was, wenn man im Team unterwegs ist und das Log also am realen Fundort verkürzen möchte. Ich sag's mal so, wie man es schreiben hätte sollen und nicht, wie es da steht. Also, wie geht es mit einem fiktiven Teamnamen? Und reicht da, wenn da einer reinschreibt oder müssen sich alle untereinander tragen? Fiktiv. Und wäre das legitim? Nee, alle 7 Sekunden darf sich nur einer eintragen. Sonst ist jetzt schreibt er nämlich, erstens geht es um 2 Punkte, Zeit sparen, zweitens Platz sparen. Der muss es eigentlich nicht begründen, natürlich, aber die Antworten sind dann wirklich, es war übrigens in der Geocaching-Community Deutschland die Frage gestellt, die Antworten sind natürlich toll. Also im Endeffekt ist Scheiß. Kann ich mir vorstellen, was da an Antworten kommt. Ja. Log so, wie du möchtest. Es ging nämlich darum, was Groundspeak meint mit ihrer Ausführung eintragen. Dann ging es darum, meinen die das als Unterschrift, wo du einfach denkst, wie willst du denn mit dem Nickname unterschreiben? Log so, wie du möchtest. Nee, mit Ausweis. Deswegen haben wir jetzt diesen elektronischen Ausweis. Ja. Da kommt jetzt, also du darfst nur noch Caches liegen, wo so ein Lesegerät dran ist und du mit elektronischem Ausweis beweisen kannst, dass du das auch selber warst. Und du kannst, wenn du im Team unterwegs bist, kannst du den Stift auch, du kannst gerne für alle, wenn du wirklich alle Namen reinschreiben willst, alle Namen reinschreiben. Du kannst aber auch mit einem Teamnamen locken. Da braucht nicht jeder einzeln. Sieht man das blinken? Nee. Doch. Nee. Doch? Nee, bei dir schon, aber nicht im Video. Schade, wir wollten noch was Blinkendes haben. Jetzt habe ich was Blinkendes. Die Schimmelanzeige. Nein, nicht die Schimmelanzeige. Wir haben zu viel. Jörg, weißt du, wie geil das wäre, wenn du dich jetzt umdrehst und die Hose so langsam ausmachst? Nee, wir haben zu viel Feuchtigkeit. Ach nee, die Batterien sind alle. Siehst du, jetzt weiß ich nicht, warum wir hier was blinken. Okay. Nein, und du brauchst den Teamnamen natürlich, musst du jetzt nicht, wenn ihr im Team XYZ unterwegs seid und ihr seid zu dritt, dass du das X, dein Teammate das Y und der letzte das Z reinschreibt. Echt? Nein, das stimmt so auch nicht. Ich habe das war auch schon mal einer, der im Grünen Forum nachfragte, wie das mit FDFs ist, wenn man jetzt zu dritt da ist. Da musste ich habe ihm drunter geschrieben, dann darf jeder bloß 7 Sekunden warten, vorher darfst du die Glocken. Ich glaube, da denkt er heute noch drüber nach. Also sorry, Alter, du musst Frage stellen, da ist aber so, Miss Marple leckt gerade den Bildschirm ab. Ich muss nicht die Linse putzen, du musst einfach bei euch zu Hause den Bildschirm mal ein bisschen putzen. Und viele haben gesagt, dass du von hinten viel schöner aussiehst. Und dann kam noch die Frage, Jörg, ob du irgendwas mit der Bandscheibe hast. Ich weiß, dass ich einen knackigen Arsch habe. So, da kam ein guter Tipp aus dem Chat, das machen wir jetzt auch mal. Heute haben wir mal YouTube-Tag, da können wir auch. Pass auf. Extra für unsere bayerischen Zuhörer. Wenn ihr wissen wollt, wer sowas Beklopptes schickt, ich zeige es euch mal für die Kamera, für die heute auf YouTube zu gucken. Stopp, das sieht man, ist zu hell. Ne? Ja, so jetzt. Kann man sehen. Pass auf. Zack. Jetzt hast du die, das sieht man jetzt gar nicht. Das sieht aus wie eine leere Karte. Ich sag jetzt nichts dazu. Könnt ihr euch selber vorstellen, wer sowas verschickt, ne? Aus dem Land, das ist das Einparteienland. So. Von den Jungs da unten. Wenn wir jetzt YouTube machen, müssen wir auch ein bisschen zwischendurch auflockern. Wir müssen unsere 18 Zuschauer halten. Jörg, ich würde jetzt gerne noch einen schönen Cache reinbringen, den ich gesehen habe. Und dann können wir uns komplett dem OneNote Wieso bekommen wir noch besondere Caches? Die kommen auch am Schluss. Ja, dann kommen die alle am Schluss. Dann deswegen okay, ja, nee, hast du vollkommen. Reinstreuen. Mir fällt gerade eins was ein, wenn wir jetzt YouTube auch haben, ne? Ja. Dann wissen wir schon wieder nicht, wie viele Hörer wir haben, weil wenn die das auf YouTube sich angucken, gucken sie, hören sie, laden es ja nicht mehr von Potsi drunter. Ach, ja, danach. 18 live, aber wenn die das jetzt, die 7 Millionen, die jetzt da auf YouTube gucken, haben wir dann nicht in unserer Statistik. Mensch. Und ich arbeite doch dran, auch diesen Konkurrenzgedanken endlich zu entwickeln. Okay. Dass wir sie alle wegfiedeln. Ja, da musst du aber wirklich jetzt hier nochmal irgendwie, müssen wir irgendwas Cooles machen. Entweder du hast das so, mit der Stange müssen wir doch nochmal überdenken. Ja, oder so ein Longboard oder so eine abgefahrene Frisur oder du testest Spielzeug, irgendwas. Ich war mal wieder in der Nähe von Frankfurt und da gibt es einen Oder, der nennt sich, super, jetzt gehe ich natürlich wieder auf diese Geocaching-Seite, das dauert wieder ewig. Das ist aber bei mir eigentlich, mittlerweile soll das eigentlich gehen. Ja, es dauert ewig. Also der Oder nennt sich T. Capitano und er hat den, ich habe schon mal einen Cache von ihm vorgestellt, der großes Kino war. Relativ nah daneben liegt jetzt der GC53WQV, Daniel Düsentriebs Pausenspaß. Jetzt kann ich natürlich nichts vorlesen, weil es so ewig dauert. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Also es ist so dauert das mit so relativ, jetzt kommt er. Direkt an der A5 an einem Rastplatz und ich lese mal nur ganz oben, kein Geistesblitz, nasse Finger braucht man dafür. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist ein ziemlich kleiner, aber trotzdem cool gemachter Cache, der einem so die Pinkelpause versüßen kann, weil das macht man schon auf diesem Rastplatz. Ich sehe gerade, die sind beide sehr geil. Damit meint er natürlich uns jetzt. Ja, natürlich. Also, ist ja nett, das musst du aber nicht so offen im Chat schreiben. Das heißt, ich soll mir die mal merken, ja? Ja. Okay. Du sollst dir vor allem diesen Cache da merken. Oder guckst du, wer Stereo, mein Gott, nochmal. So, jetzt gehe ich mal aus dieser App raus. Meine Frau übrigens chattet die ganze Zeit mit diesem. Sag mal, Gedankenlyrik, hast du deinen Männer nicht im Griff? Meine Frau chattet die ganze Zeit da hin und her. Kannst du da mal ein bisschen eingreifen? Die ist heute einfach gut drauf. Die schrieb ja auch schon, mein Gott, schön, dass ihr podcastet. Die ist froh, dass es nicht mal 2-3 Stunden los ist. Genau, die Flasche Wein steht bereit. So, jetzt habe ich, oh, das ist mal eine kurze Zwischenmeldung. Oh, jetzt, wo Mika weg ist, jetzt kommt nochmal OC. Aber auch nur eine kurze Zwischenmeldung. Ich habe ja tatsächlich mal wieder 4 Caches versteckt hier. Und zwar hier im Bundeswehrgelände. Und ich habe ehrlich gesagt die Fresse auch dicke von diesen Abstandsgeschichten. Und da wir hier so einen Rentner haben, der mal die ganze Bundeswehr hier zupflastert, habe ich tatsächlich nur mal bei OC die gelistet. Das war so schön. Echt. Hingehen, die Caches verstecken, Listing schreiben, fertig war. 4 Stück. Und alle am ersten Tag schon gefunden worden. Und dann? Ja, seitdem nicht mehr, aber also, immerhin. Einmal seitdem. Das ist jetzt 2 Wochen her, aber immerhin. Also der DNF hat nicht mal 10 Stunden gedauert. Also das wird ja Micka freuen, dass er dich jetzt zum anderen Ufer geholt hat. Also zur anderen Cash-Plattform geholt hat. Nee, hat er ja nicht. Also da lege ich aber viel Wert drauf. Nee, ich werde schon bei beiden cashen. Aber OC nehme ich jetzt tatsächlich mittlerweile immer mehr mit. Es nervt ab und zu mal, weil heute habe ich zum Beispiel wieder einen gefunden nach der Arbeit, wo ich dann feststellen durfte, oh shit, den habe ich schon von G10 gefunden. Brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber egal, ich hatte wieder Grund, irgendwo hinzufahren. Von daher war das schon okay. Also, die müssten so eine, ach ja, das ist auch blöd, ne? Wenn so eine Zeichen können sie ja gar nicht machen. Ja, also die bei beiden Listen sollten auch einen Link setzen von OC auf GC. Das wäre schon schön. Also dann fällt einem das wesentlich einfacher, das mitzukriegen. Wenn sie das nicht machen, ist das schon mal einfach ein bisschen doof. Aber, ach mein Gott, dann fahre ich halt 2-mal hin. Also dann kriege ich da halt keinen Punkt. Aber mir geht es darum, nach der Arbeit nochmal so eine halbe Stunde im Wald zu laufen. So. Also ich persönlich glaube, das habe ich schon häufiger betont, dass es durchaus die bessere Plattform ist, weil dann sich nicht diese statistikgeilen Wix-Figuren die ganze Zeit so tümmeln. Da ist was dran. Nichtsdestotrotz, hast du dich einmal für eine Plattform entschieden, ist es relativ hoch, dass du bei dieser Plattform bleibst und ja, mir bietet halt geocaching.com alles, was ich brauche. Und mehr, ja. Ja, und mehr. Und die sind immer so hilfsbereit und so toll und wissen genau, was man machen muss. Insofern bleibe ich da. Aber das wird Micka freuen. Ich finde, ich sollte mal in Berlin, wenn ich wieder in Berlin bin, mich mal mit Micka wieder treffen. Mit ihm rummachen. Ja, dazwischen mal, als er einverstanden ist. Auf eine Currywurst. Ja, zwischenmahlzeit ist jetzt gerade mit meiner Frau irgendwie beschäftigt. Der wieder eifersüchtig und so, ist ja auch schwierig. Ich habe ja heute so ein Foto gepostet von ihm, also nicht von Micka, sondern von Zwischenmahlzeit bei der Gartenarbeit. Hast du auch gesehen, ne? Ja. So, jetzt sind wir bei der Windenergie. Hast du das Ding auch gesehen? Ja, was? Nee. Absolut absurd, ne? Fledermäuse? Irgend so eine Windenergieanlage hat tatsächlich da so ein Ding aufgehauen. Das ist tatsächlich, das habe ich. Genau, da. Das hängt tatsächlich an so einer Windenergieanlage. Schutz für Fledermäuse, bla bla bla. Und dann kommt, im hessischen Lahn-Dill-Bergland leben verschiedene Fledermausarten. Zum Beispiel die Rauhautfledermaus, die Bartfledermaus und der große Abendsegler. Fledermäuse sind streng geschützt. Sie überwintern meist in dunklen Höhlen. Dort werden sie oft durch Geocacher gestört, die auf GPS-Schnitzeljagden in versteckten Höhlen suchen. Um solche Fledermausquartiere zu schützen, wurden ein alter Stolleneingang und ein ehemaliger Eisenzechtunnel in der Nähe von Höhenröhr einbruchsicher versiegelt. So können die Fledermäuse dort in Ruhe überwintern. Jetzt, ich ganz ehrlich, ich frage mich, sind die noch ganz dicht? Was geht den Windpark das an? Weißt du, die lenken damit der Auto von sich ab, indem sie mit ihren Rotorblättern da alles an die umnieten. Also, ja, das ist doch sowieso. Ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv? Ich habe mal irgendwo auf dem Spiegel, das ehemalige Nachrichten, Magazin, da hatten sie mal irgendeine Studie vorgestellt, dass wenn man die hochrechnet, dass Windanlagen jährlich 250.000 Fledermäuse killen durch die Retouren. Ja eben, das sind die Geocacher, also das ist ja ein Witz. Ja. Oh, Gedankenlyrik ist auf dem Weg oder zu der Stange, wir können sie schon mal aufbauen. Nee, also verstehe ich tatsächlich nicht, was das soll. Also das ist mir, ja. Was soll man machen? Ja. So, was haben wir noch was Schönes? Achso, wo wir gerade bei diesen Tieren sind. Ich frage mich immer, was hältst du von diesen Wölfen? Was ich von den Wölfen halte? Von Wölfen? Ja. Allgemein, die jetzt rumlaufen. Ja, die sind da. Luchse sind ja auch da. Ich weiß immer noch, ob ich das gut finden soll. Ich habe immer, ja, die tun ja nichts, die sind lange weg. Und dann gucke ich auf YouTube und finde 500 Filme, wo die 5 Meter vor dir über die Straße laufen. Ja, also irgendwer lügt mich doch an. Das hieß immer, die sind so scheu, wenn du kommst, sind die schon 3 Stunden weg, die riechen dich aus Kilometer Entfernung, die gehen nicht zu Menschen. Und dann sehe ich einen Film, wo die aus dem Bundeswehrauto raus, also vor dem Auto laufen, ganze Familie Wölfe rüber, gucken die noch an, ja, nicht den Hauch von Angst. Musst du sehen, wie die rangezoomt sind. Also generell bist du ja kein Beutetier für einen Wolf. Dass mir selber mulmig werden würde, wenn ich wie auf diesem einen Foto da 15 Wölfe um mich herumschleichen sehe oder über die Straße laufen sehe, das ist, aber wie hat mal einer geschrieben, dieses Märchen, war das Schneewittchen? Nee, wo war das, wo der Wolf vorkommt? Doch, Schneewittchen? Nee, Rotkäppchen, ne? Oh Gott, und das Mia, ey. Ich habe eine Tochter zu Hause. Rotkäppchen ist es, oder? Rotkäppchen, genau. Ja. Rotkäppchen frisst Menschen. Also natürlich wäre mir mulmig im Endeffekt. Ich renne auch durch den Wald. Ich wurde auch noch nicht von einem Wildschwein angegriffen, von der Rotte. Ich sehe kaum Luchse. Ich bin letztens bei Munster dieses Rondell da abgelaufen, diese Uhrzeit, ja, wo ich diese Schneebilder geschickt habe. Da habe ich mir auch gedacht, jetzt bin ich hier in diesem Riesenwaldgebiet alleine. Hier sollen irgendwo Wölfe tatsächlich leben. Kam kein Wolf vorbei, hat mal Hallo gesagt mit einer Bulle. Die gibt's halt. Ja, aber begeistert mich nicht so richtig. Also weiß ich nicht. Bin ich noch nicht so ganz sicher. Aber wie gesagt, ich habe mich immer darauf verlassen und gedacht, wieso lass ich doch leben, wenn die so scheu sind. Das habe ich auch geglaubt, was mir da selbst die Biologen im Fernsehen erzählt haben. Im Endeffekt sagen sie sich vielleicht, okay, die sind halt da, aber die machen ja nichts. Ja, bis sie den ersten Tod beißen und dann? Ja, dann fangen wir wieder an, sie auszurotten. Das ist ja jetzt, also ich sag mal so, ich würde jetzt nicht mit einer Leberwurstschnitte, das habe ich mal irgendwo gesehen in so einem Tierpark, da rannten so Bären hin und der Typ, er halt aus dem Auto so ein Baguette hin zu dem Bären zum Fressen. Super Idee. Ja, der Bär hat natürlich das Baguette genommen, da hing aber noch der halbe Arm mit dran. Ja. Sagen, die hatten mit. Das würde ich jetzt beim Wolf auch nicht machen. Die Frage ist einfach, wenn der Wolf auf dich zukommt und du zeigst dich, gehst in eine bedrohliche Position, dann wird er im Regelfall abhauen. Ja, oder auch mal nicht. Ja, aber ein Schaf geht nicht in eine bedrohliche Position. Naja, aber wenn er eh schon mal auf dich zukommt, was willst du machen? Warum müssen wir in Deutschland zwangsweise wieder Tiere einführen, die Menschen gefährlich? Das werde ich nie begreifen. Die sind, ich verstehe noch nicht mal, warum es Hunde gibt, die Menschen gefährlich. Warum gibt es nicht nur noch Hunde, die bis Kniehöhe gehen? Die können mich zwar auch mal beißen, aber im Prinzip. Jörg, da müssen wir auch die Menschen ausrotten, weil die meisten Menschen werden halt nun mal von Menschen umgebracht. Da wäre ich grundsätzlich eh für, aber das werden wir nicht durchkriegen. Du kannst es halt nicht verbieten und warum auch nicht? Das zeigt eine lebendige Natur. Ich meine, als Schafsbesitzer würde ich mich jetzt auch ein bisschen angepisst fühlen. Aber erst, wenn so ein Bär aus erst der... Erst horde ich die alle und dann führe ich sie wieder ein. Ja, wollen wir die Mammuts nicht auch noch zurückholen? Das ist noch eine lebendigere Natur. Ja, wir haben nicht mehr das Land für Wölfe. Das wird wir haben Wälder. Das wird schwierig. Aber guck mal, das ist wie dieser Bär. Der ist dann über die ganzen Grenzen gekommen. Das, der Problembär Bruno. Der Problembär Bruno, ja. Und der hat jedenfalls auch ein Problem und keiner der schießt ist ihn ab. Über die Ukraine, über Polen, über die deutsche Grenze, der hatte da einen Pass reingewandert. Ja, du konntest ihn nicht aufhalten. Nur in Bayern haben sie ihn wieder erschossen. Ich dachte, das ist Asylflüchtling gewesen. Was für ein Geocaching-Podcast? Ich weiß gar nicht, wovon Zwischenmahlzeit redet. Wir heißen die Schweinemehrheit und nicht die Geocacher. Das kann er ja gar nicht einschätzen. Die öffnen am Anfang eine Flasche. Ja, Bier und nach 5 Minuten kommt, hörst du da einfach nur noch Gemischel. Ja. Wenn denn überhaupt mal was kommt vom Geocaching. Das ist ja das Problem, er kann ja nicht beurteilen, was Geocaching ist, weil er es nicht kennt. Aber eigentlich haben wir hier ganz viel Geocaching-Content. Bis jetzt hat er das meiste da was mit zu tun, da sind wir zufrieden mit. So, dann habe ich nicht mehr viel. Wir hatten ein super kluges Versteck, habe ich wieder gesehen. Auf Ebay gefunden. Was ist das denn? Es ist also ernsthaft. Geocache-Versteck Wespennest. Na super. GFK, wetterfest und neu. Also da hat einer tatsächlich sowas, sieht wirklich aus wie ein original Wespennest. Da kleben 3 so eine Plastikwespen drauf. Und das gibt's für 14,50 Euro bei Ebay. Kleinanzeigen ist es, glaube ich, ne? Genau. Und da hat ja einer wieder von heute bis gestern gedacht, oder? Das habe ich auch so gedacht. Und dann irgendwann fest einer ins falsche Wespen. Das müssen wir jetzt das aber, ist so eins dieser Versteck. Das müssen wir jetzt aber auch mal tatsächlich aufklären, warum das ein schlechtes Versteck ist. Das ist vielleicht im Grundsatz gut gedacht. Das hat ein Loch, da kannst du was reinstecken. Aber nehmen wir mal an, ich bin jetzt mit meiner mit jüngeren oder unbedarften Leuten unterwegs und die sehen, aha, da ist ein Wespennest, da ist ein Logbuch drin, fertig. Ja. dann gehen die irgendwann mal an so ein Wespennest vorbei und denken, ah, da habe ich ja schon wieder einen Geocache gefunden, weil ich cache ja nur alle drei und fassen da rein. Und dann haben sie Probleme, das Logbuch zu bekommen. Du musst schnell sein, zumindest. Ja, und dann musst du ganz schnell rennen. Ich habe das schon immer so ein bisschen schlechtes Gefühl gehabt. Ein Loch, da kannst du was reinstecken, ja, das stimmt. Also Miss Marvel ist heute mal gut drauf. Also ich habe schon immer ein schlechtes Gefühl gehabt bei diesen Elektrodosen. Ja. Bei wie vielen Caches lese ich mittlerweile auch, lass die Elektroinstallation bitte in Ruhe. Das heißt, da kommen die Leute nämlich auch hin, dass irgendwo eine Elektrodose, die ganz offensichtlich nicht fürs Cachen ist, aber trotzdem wird dran rumgefummelt. Und wird die sofort auseinandergenommen. Also solche Verstecke finde ich schwierig. Leute, denkt bitte drüber nach. Wir haben das Gefühl, dass wir einer zunehmenden Verblödung der Weltbevölkerung ausgesetzt sind. Ja. Deswegen müssen auch bei solchen Geocache-Verstecken ein bisschen mal drüber nachgedacht. Hast du das Video aus Rio gesehen, von diesem Karnevalsumzug? Oder wo, in Puerto Rico war das. Mhm. Ein Karnevalsumzug, der eine filmt daraus. Und du siehst also oben so eine Stromleitung über die Straße hängen, so drei. Und siehst von hinten ein Karneval, so ein Wagen kommen und da tanzen so drei Leute drauf. Ja. Und du denkst, war nicht mal irgendwas. Passt nicht. Mit Mindestabstand. Es hätte ja vielleicht sogar gepasst, aber es war ja was mit Mindestabstand. Ja. Und du denkst, jetzt werden die doch mal runtersteigen. Überschlag. Bis der Erste den Funkenschlag abkriegt. Dann bleiben die anderen beiden aber auch noch draufstehen und gucken runter, warum der jetzt vom Wagen gefallen ist. Ja, es ist... Ja, obwohl die Menschheit rottet sich dann nach und nach selber aus. Also wer denn nochmal gucken will, übrigens bei eBay Kleinanzeigen, sucht einfach nach Geocaching, habe ich nochmal gemacht. Gott, der Abrocker ist ja auch im Chat. Ja, der ist noch nicht so lange, aber er ist jetzt auch da. Nachdem ich dieses komische Ding gefunden habe, habe ich nochmal reingeguckt. Es ist ja unglaublich, was es da mittlerweile gibt hier. Naturschutzschild mit doppeltem Boden. Hier, das rechte da. Wie heißt das? Ja, das ist alles, aber es ist keine alte Straßenkappe, sondern es ist ein Gulli. Ja, oh, das finde ich auch. Das ist eine alte Straßenkappe zu verkaufen. Das ist eins der bescheuertensten Verstecke. Dann legt ein Hilfsmittel dazu oder schreibt, um was es sich handelt. Wenn du das nach dem Regen oder ein bisschen Schlamm drin ist, da rausfummeln muss mit deinen Fingern. Ja. Eine Scheiße. Ja, deswegen habe ich eben mein Multitool dabei, mach das damit, damit klappt das immer. Das ist wirklich wahr. Ja. Also da sind eine Menge Verstecke drin, die eigentlich alle nicht wirklich gut sind. Was war denn das da unten? Zumal die auch alle bekannt sind. Also, stopp, was war denn das da unten? Nee, das ist jetzt schon wieder irgendwas anderes noch. Reaktivlicht. Ach so, nee, daneben. Teleskop? Das? Nee, da links daneben. Da kannst du Dickdarm mit oder so. Teleskop-Taschenlampe, Magnet. Ich dachte, damit kannst du Dickdarm oder so. Ja, wahrscheinlich, ja, da ist auch ein Magnet dran. Also das ist ja schon eigenwillig. Ach, jetzt kann ich mir nicht mal eine Nase bohren. Ne? Ja, hier, guck mal, da steht jetzt Latina Press. Ja, wie gesagt, also es gibt da jede Menge Schrott. Das guckt euch echt mal an, das ist ganz interessant. Wie gesagt, eBay, wie heißt das? Kleinanzeigen, ne? Ja. Oder direkt bei eBay. Einfach mal eingeben, Geocaching. Das ist mittlerweile wirklich schon spannend zu sehen. Nutzt du eigentlich eine Handy-App? Nee. Ich nutze eine. Echt? Du bist genau. Handy-Cacher? Nee, ich hatte mal über Twitter gesagt, pass mal auf, es wäre ganz cool, wenn ich logge ja nur noch über das iPad, da kann ich aber so schlecht GC-Vote-Bewertungen abgeben. Ja, und dann kamen so die üblichen Verdächtigen und dann hat mir dann eine Looking for Caches, also L vor ja. C, empfohlen. Das habe ich als Light-Version genommen. Und ich muss wirklich sagen, das Ding ist richtig gut durchdacht. Also klare Kaufempfehlung, ihr könnt es testen. Es gibt es für, ja gut, ich habe das nur auf Apple. Ich glaube, es gibt es auch noch für Apple. Vielleicht gibt es auch für Android. Ich glaube, das ist ein iOS. Das gibt es als Lite-Version. Da ist ein bisschen der Zugriff. Ein paar Dinge sind anders. Also man kann dann nicht mit GC-Vote bewerten und so. Also, aber es ist voll funktionstüchtig. Und es gibt natürlich die Pro-Version, die kostet dann 8,99. Aber das Ding hat mich so überzeugt, dass ich das mal investiert habe. Ich meine, also ein Witzbetrag. 8,99. Naja, wenn man immer lockt. Das Ding ist wirklich gut durchdacht. Du kannst GPX-Dateien einladen, du kannst das Ding filtern, wie du möchtest, weil es die Website ja nicht mehr hergegeben hat. Ne? Ja, ja. Und ich konnte ja jetzt nicht über das iPad, über die Website, da gibt es ja nicht sowas wie GreaseMonkey-Skripte, sondern da wurde mir das dann empfohlen. Ah, die GreaseMonkey-Skripte habe ich früher auch mal benutzt, aber dann ging das eine gut, dafür ging irgendwas anderes nicht mehr. Muss der Bonner Guido, wie heißt der Bonner Guido? Bonner, oh, ja, guck mal, so heißt der. Gibt auch noch ein Event, schreibt der Abbrocker gerade. Hamburger GC-Promi, wer ist das denn? Kann ja gar nicht sein, wir sind ja hier. Sag mal, der Abrocker, ich bin doch hier, was, wer ist denn der Hamburger GC-Promi? Achso, das hat mir vorhin schon geschrieben, weißt du, das ist irgendwie so ein Event beim McDonald's oder was, Burger King oder wieder? Schon wieder eigentlich noch wieder eins. Und da sind die ganzen, du weißt ist schon. Ist das denn über 30 Minuten? Sonst gibt's ja. Ja, das ist exakt 30 Minuten. Oh Mann, ey. Da sind die ganzen Leute, die die Hose aufhaben, die ganz schwer durch die Hose atmen und da hängt immer das Glied raus, weil so viel Funde und so wichtig. Ach so. Die sind alle da. Was macht der jetzt gerade für einen Scheiß hier? Ich habe da drauf geklickt. Oh, was schwerer Systemfehler. Konnte die gesuchte Notiz nicht öffnen? Hast du nicht den Latten am Zaun oder wer macht das auf hier? Kann er nicht öffnen. Abschnitt wird geladen. Was für eine Frechheit. Siehst du, so ist das, wenn man sich auf Microsoft Tools verlässt. Aber wir kommen auch langsam zum Ende. Das ist ganz gut. Denn wir haben heute 2 Stunden. Ich dachte mal, wir wollten heute 4 machen. Ja, versuch nochmal den Abschnitt zu laden. Ja, ich verlasse mich auf Microsoft, das ist ein Fehler. Du, wir können auch nur 2 machen. Ich finde es, weißt du, ich finde so Podcasts, also so stark über 2 auf die 3 zu gehen, das finde ich dann auch schon ein bisschen nervig. Echt? 2 ist so eigentlich immer eine ganz gute Zeit. Ich dachte, wir wollen eigentlich mal auf 4 kommen, so wie NSFW Print. Und. NSFW gibt es doch nicht mehr. Nee, stimmt, ja, die stimmt. Haben auch Themen, weißt du, wir sind hier mit diesen ganzen Geocachern gefangen. Kommt ihr dann eigentlich alle zu unserem Hörertreffen nach Bremerhaven? Ja, also ich habt ihr auch schon alle angemeldet? Da musst du ihn so vorlesen. Ich habe noch ein paar besondere Caches, genau. Warum der jetzt nicht geht, weiß ich echt nicht. Ich könnte die wollte ich haben. GC5HQEJ, nochmal, GC5HQEJ, das etwas andere Hotel. Der ist cool. Der geht so Richtung Stade raus, so zwischen Hamburg und Stade. Das ist ein TB-Hotel. Von wem ist der? Der ist wirklich mal large. Den Ola kannte ich auch noch nicht. Ich weiß jetzt den Namen gar nicht. Kann ich nicht aufklicken. Der geht ja im Moment. Na, guck mal, da ist ja schon wieder der Chat soweit. Von wem ist der? Kann das mal jemand in den Chat schreiben? Weil genau, den sollten wir auch da. Immer erwähnen. Absolut cooles Teil. Also der ist wirklich groß. Richtig groß. Und liebevoll. Ich wollte schon immer weg und Heike sagt, nee, ich will noch mal gucken. Da sind auch noch so Details. Also da sind ganz viele Details verarbeitet. Wie zu weit? Wie soll ich den Satz verstehen? Nö, zu weit ist aber nicht böse gemeint. Wieso ja, siehst du, GC ist arschlangsam. Was soll daran böse sein? Die Aussage ist sehr gut, GC ist arschlangsam, weil unser Netz kann es langsam nicht mehr sein. Ich habe hier unten mir eine Fritz 1750, das Ding kostet ein Huni, nur damit wir hier WLAN haben. Was hast du nun jetzt schon wieder für ein Sexobjekt in der Kamera? Ich pack jetzt aus. Wir sind auf 14 Zuschauer runter, wir müssen was tun. Oh, Jörg, nicht abbeißen. Du hättest sie jetzt erstmal langsam reinstecken sollen und ablutschen. Der Ola heißt übrigens K.S.J. Ich habe letztens nämlich wieder gehört, man soll den Podcast auf keinen Fall essen. Und ich bin jetzt langsam so leid, das können ja unsere Hörer nichts für, aber dieses ganze, wie man einen Podcast machen soll. Podcast ist Freestyle, den mache ich, der gehört mir, also mache ich so, wie ich will. Punkt. So, muss ich mal loswerden. Ja, also eine Banane kann man schon essen, die ist ja sehr geschmeidig. Ich kann die auch knacken. Ist scheiße. Das Schöne an Podcast ist, dass keine, ich weiß so, ich finde, das sind so die geistig Eingeschränkten, die immer meinen, sie müssen Podcast irgendwelchen Regeln unterwerfen. Dann geht zum Radio, da könnt ihr Regeln machen. Beim Podcast könnt ihr mich alle mal in den Arsch fassen, den mache ich so, wie ich das möchte. Jetzt sitzt wieder dieses kleine Mädchen im Auto und fragt, Mama, wieso soll ich dir den Arsch fassen? Tut mir leid. Nenn mich geistig beschränkt, aber Chips ist scheiße, weil ich habe mir das, als die sich alle aufgeregt haben, habe ich mir das angehört und das ging wirklich nicht. Da war immer so voll das Knistern. Und? Jetzt esse ich Banane, das hört sich an, als hätten wir Sex, mein Gott. Ich konnte mich da nicht konzentrieren, weil das Thema ist, ich nutze unseren Ohrenschmaus immer als kleine, du weißt schon. Ja. Danach. Damit das kleine Mützchen hier etwas größer wird. Die Chips danach. Und wenn dann so Chips reinkommen, ist es ein bisschen schwieriger. So, dann machen wir weiter. Ich habe noch ein Multi. Ich müsste eigentlich mehr in die Richtung. Warte mal kurz. Stopp. Wieder. Ja, stopp. Das Hotel liegt aber verkehrsgünstig, oder? Welches? Das, was du gerade vorgestellt hast, von KSJ. Okay. Ach, das TB-Hotel. Ich denke jetzt am Bremerhaven. Nee. Ja. Ja? Weil ich hatte letztens mal. Ziemlich auf dem Dorf. Ja, okay, aber mit dem Auto erreichbar. Ja, kannst du bis vorfahren. Ich hatte letztens ein TB-Hotel mitten im Wald gesehen, wo du erstmal 150 Meter hinlaufen musst. Ja, das verstehe ich auch. Ein TB-Hotel war für mich immer, den kann ich in Straßenklamotten machen. Das ist ja der Sinn vom TB-Hotel, dass ich einfach kurz was rausnehme oder rein tue. Ja. Aber das sehen heute auch irgendwie alle anders. Das Bananenbild ist aber supi, siehst du? Ich lenke einfach nur von meiner Hose ab. So, ich kann noch was sexy Bein zeigen. 14 Zuschauer, ich muss was tun, damit sie mehr werden. Du hättest da hinten am Regal mal diesen Vibrator rausnehmen sollen, den sehe ich ja erst jetzt. Ja, Mensch, da hinten werden doch schon die Farben von dem Wand. Zum Glück ist das ein bisschen unscharf. So, wir kommen jetzt nochmal zu einem Cash-Empfehlung. GC2JN0X. GC2JN0X. Der heißt der Weg des Samurai. Da bin ich so hin, habe Station 1 gemacht. Ich habe Station 1 gemacht und da ist was für ein Scheiß-Cash. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber Station 1 ging mir echt auf die Nüsse erst. Und dann wurde er immer besser. Der hat so sportliche Anteile. Der hatte von allem was. Also das ist nicht super Besonderes, aber schon, ich fand den überdurchschnittlich. Also ich würde den unbedingt empfehlen, den zu machen. Der macht Spaß, der ist gut lösbar, ohne dass er zu einfach ist. Man sieht mal hier auch 80 Favoritenpunkte bei... Den mache ich auch. 325 Loks. Ah, okay. Naja, okay. Will ich mal gerne, was heißt ein sportlicher Eintrag? Musst du klettern oder der ist doch mitten in der Stadt, oder nicht? Ja, du musst ein bisschen klettern. Ja, obwohl der mitten in der Stadt ist. Und der Feinde ist wirklich... Also fragt dich keiner, wenn du in 3 Meter Höhe auf dem Baum rumturnst? Nö. Okay. Das ist so eine Stelle, wo dich keiner so richtig sieht, so einfach. Aber okay. Der ist schwer zu finden da im Baum. Und der Feinde, ich kann ihn schlecht beschreiben, aber der Feinde ist so eine Location, die du irgendwie denkst, was ist das denn? Die Dose ist nicht toll ist am Feinde, aber die Location ist... Hängt die Location mit dem Titel etwas zusammen? Nee. Ach so, okay. Also ja, der Weg vielleicht, aber jetzt mehr kann ich sagen. Okay. Steht im Hint. Wenn das wirklich einer unbedingt wissen will, guckt in den. Hast du den Ola schon gelernt? Dr. Ringding hat auch wunderbar. Dr. Ringding. Und wie heißt denn jetzt der Ona? Den hast du nämlich nicht gesagt. Steht da oben. Kann ich so schlecht lesen. Stechpalme. Stechpalme. Da steht da ja auch von Stechpalme, großgeschrieben von Feuerwald. Also Stechpalme. Hätte ich mir einfacher machen können. Stechpalme ist auch irgendwie so ein geiler. Ich habe letztens in so einen Nick gehört. Wurstdusche. Fand die auch cool. Wurstdusche? Ja. Hallo, auf dem Hallo, D-Buddy. D-Buddy musst du ja nennen. Hallo D-Buddy, mein Name ist Wurstdusche, ich bin einer eurer Hörer. Was sagst du denn dann? Dann denkst du, okay. Ja, kannst du ja auch nichts für. Cooler Nickname, ich finde ihn gut. Ich muss mal Banane sein. Und dann habe ich da als letztes eine wirklich schöne Letterbox. Also die habe ich mit Heike zusammen gemacht. Ich bin sonst so bedingt bei Letterbox, ich finde die manchmal anstrengend. Die fand ich sehr schön. Das ist GC3 GC3PR85 Letter to Knuffingen. Und der Owner heißt Friesede. Oder Ach, Friesede. Ja. Und der ist auch, also der hat mir sehr gut gefallen. Also der ist so liebevoll gemeint. Der ist nichts Besonderes jetzt oder so, aber guck mal hier so die Bildchen und dann wirklich hat er auch richtig zugestellt. So, und auch hier, guck mal, vor dem Gebäude hat er sich die Bildchen, also wirklich liebevoll gemacht. Du musst eigentlich nur so ein ganzes Stück dem Ding folgen, aber das war schon, ich glaube, 1,5 Kilometer waren wir schon unterwegs. War der eigentlich Gewinner? Weil der Teilnehmer war da? Teilnehmer? Am Haha. Aber ich weiß nicht, wie viel der jetzt geworden ist. Keine Ahnung. Diese Cash des Jahres, ich finde das gut, dass sie das machen, weil das viele Leute interessiert. Für mich ist das aber immer noch so. Ja. Ja, ich mache die jetzt ganz lativ essen, war der Gedanke. Moment, extra für sie. Vorher hat er aber vorher zwischenmals hat gefragt, ob sie die denn mal irgendwo anders reinschieben kann. So, jetzt musst du 2 Minuten warten, weil wir den Verschnitt haben und dann kannst du gucken, wie ich die Banane belecke. Ja. Übrigens, das Interessante ist, die beiden waren kurz weg. Ah ja, die haben 2 Minuten erledigt, was zu erledigen war. Ich meine, gut, sind halt Bayern, ne? Tja. Ja, ich habe dann eigentlich jetzt, glaube ich. Mal kommt man schneller, mal kommt man später zu unserem Podcast. Stimmt. Habe ich jetzt noch was zu erzählen? Nö, wir wissen, dass wir ein Hörertreffen vorbereiten. Wer da jetzt wirklich kommt oder nicht kommt, weiß ich immer noch nicht wirklich. Aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das mit Bremerhaven da jetzt als Stand was wird. Aber das nehme ich jetzt auch. Also das finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil die haben halt auch gewisse Sachen, die sie machen müssen oder nicht machen. Oh Mann, die verlassen uns schon wieder. Captain Jack. Akku leer. Jetzt gucken wir mal, wichtig hier, wer so ein Chat ist. Ich mag ja immer Zahlen und wir müssen uns ja auch ein bisschen profilieren ab und zu. Ja, guck mal, Chat ist noch ganz schön voll dafür, dass wir schon 2 Stunden quatschen. Kommt, weil ich so lecker diese Banane geleckt habe. Wir sind ja schon wieder 15 Zuschauer, oder? Ja, haben wir noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Kommentiert also, mal Konserve und wer auch immer. Hallo bei Mixi TV. Ja, auch mit Wixi TV. Bixi, das will ich mir nicht mehr abgewöhnen. Das ist echt schlimm. Das ist auch böse. Wenn man sich so dumm, ja, ist es auch. So ein dummer Spruch gewöhnt man sich an und dann muss man erstmal wieder aus dem Kopf kriegen. Das ist echt schlimm. Also, wenn ihr mal einen YouTube-Star sehen wollt, dann geht auf Mixi.tv. Du sagst es jetzt der richtig. Macht, ich weiß gar nicht, die sind unterschiedlich lang. Mir ist er damals, wir hatten ihn damals mal vorgestellt, da ging es um das Schnürsenkelbinden. Ja. Das habe ich mittlerweile vergessen. Das war Folge 3, die fand ich auch noch gut und danach. War es nichts mehr für mich. Also das ist gar nicht böse gemeint oder negativ, sondern einfach für mich war es nichts mehr. Aber wir haben ja auch viele Anfänger unter den Hörern. Ich glaube, wenn du Anfänger jetzt bei der Geocaching hörst, unserem Podcast, dann denkst du auch, gib's gleich wieder auf. Ja, das stimmt. Oder du wirst richtig abgepisst, so eine coole Sau. Ich glaube, auch für Einsteiger sind wir nicht die Richtigen. Das habe ich auch das Gefühl, ja. Ich überlege mir, wenn James Bond jetzt Einsteiger wäre und er würde unseren Podcast hören, das wäre ein geiler Reviewer. Dann würde er mal locken. Wir sind der Podcast, der aus Reviewern richtige Männer macht. Ich brauche länger als 2 Minuten, bin kein Mann für eine Nacht. Das widerspricht sich auch nicht. Du brauchst 2,5 Minuten. Ja, Zwischenmahlzeit. Erstmal die Tablette auspacken, ne? Dann kannst du nicht die ganze einwerfen, weißt ja, das dauert zu länger, dann musst du warten, dann kommst du natürlich auf deine halbe Stunde. Ja. Jetzt sind wir eigentlich mit allen zufrieden. Genau, wir sollten es diesmal auch nicht, beim letzten Mal wurde angemerkt, wir haben einfach Schluss gemacht, ohne uns zu verabschieden. Nein, das machen wir diesmal nicht. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen kommen. Wir wollen ganz viele Likes bei Facebook. Nee, wir wollen erstmal was? Und wir wollen, also bei iTunes wollen wir. Da wollen wir auf jeden Fall, also da muss ja was gehen mit den 26. Ja. Aber da wollen wir nur positive haben. Sonst sowieso nicht. Sonst fliegt er raus. Und +1 bei Google Plus. Ich weiß überhaupt nicht, was man alles machen kann, aber wir wollen das alles haben. Echt? Ja. Ja. Tja, was brauchen wir noch? Außerdem schickt Bananen, schickt uns keine Bananen, die sind schwarz, bis sie ankommen. Was brauchen wir denn? Wir sind eigentlich wunschlos glücklich eigentlich so. Eine Fahne könnten wir noch gebrauchen. Die brauchen wir gar nicht. Deswegen haben wir die Adresse auch rausgenommen. Ich finde keine Süßigkeiten mehr. Wir haben ja noch so viele Süßigkeiten. Guck mal, die müssen wir schon alle mal entsorgen. Ja, wir wollen ja zu dem Mega. Und dann wollen wir natürlich auch in unser Shape-Gewicht. Deswegen machen wir nämlich jetzt gerade eine Low-Carb-Diät. Ja, du, ich nicht. Und können diese ganzen Süßigkeiten nicht einfach essen. Ich mache eine Milka-Noisette-Diät. Aber wenn wir schon mal heute per Video da sind, wer weiß, ob wir das nochmal machen. Ich weiß es wirklich nicht. Pass mal auf, steht auf die Bananenschale auf. Das wäre jetzt live. Das wär plus jetzt. Eins gibt Mecker. Jo, kannst du das nicht so drehen, dass du jetzt aufstehst, auf dieser Bananenschale ausrutscht? Das wäre der Hammer. Ich will aber zeigen, dass wir noch alles hier haben. Das sind alles noch hier, kann man das sehen, goldene Coins. No? Sepp und Bertha Spezialcoins, die sie für mich mal gemacht hat. Also gegen Bezahlung. Wenn Sepp und Bertha das jetzt sehen, die denken davon auch. Haribo, kleine Tüte, da habe ich hier bestimmt noch 20 Stück liegen. Ich möchte, dass diese Schokolade von Sepp und Bertha wird nicht nur weiß, die fängt schon an, sich zu bewegen. Super Barbecue vom ganz gesündesten. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir sind zu zweit, wie wir die eigentlich alle essen sollen. Ah, die schmecken übrigens. Guck mal, da wird warte mal kurz. Süßkram an uns schreibt. Wenn ihr die Dinger, die musst du beim Grillen übers Feuer halten. Das wir werden hier im Keller jetzt grillen. Das könnten wir da auch mal machen. Du könntest dir da auch mal so eine Pfanne kaufen. Die Leute sollen ja heute können wir mal optisch was zeigen. Wir sagen auch, was es ist. Hier habe ich übrigens so einen ganzen Sack voll Haribo Mini-Tüten. Die sind, glaube ich, älter als ich mittlerweile. Also hier haben wir übrigens die Papa Türk Flasche, die übrigens, wie ich gerade feststelle, abgelaufen ist. Genau, liebe Konserve, wenn ihr jetzt ein bisschen genervt seid, dann schaltet früher ab. Aber wir wollen heute auch mal unseren YouTube-Film-Zuschauern was zeigen. Also wir haben hier Süßigkeiten ohne Ende und kriegen die nicht weggegessen. Jörg, fang mal. Sind die auch schon abgelaufen? Fang mal. Was damit? Und jetzt halt es so in die Kamera. Ja, und dann? Wir werden gleich entfliegen. Wie alt sind die denn noch? Die Hand vorm Jahr hätten sie die trinken können. 2.8.2014 sind die abgelaufen. Also ihr seht, wir müssen unsere Getränke sogar mal überprüfen. Also, aber wenn wir die zum Pfand bringen, haben wir wieder Kohle. Lass uns das zum Pfand bringen. Braucht ihr uns nicht schicken. Geld brauchen wir auch nicht. Wir wollen von euch einfach gute Bewertungen, gute Laune auf unserem Hörertreffen. Ich weiß ja nicht mal, ich habe bis heute nicht was mit diesen Drecks-Likes und plus eins anfangen kann. Sonst würde ich ja gerne drum betteln. Guck mal, aber das sind halt die cleveren Jungs von Fritz Cola. Die sind aber noch nicht ausgelaufen. Nee, die schreiben einfach kein MAD auf die Flasche. Dann kannst du nämlich auch nicht ablaufen. Verstehst du? Doch, guck mal, Zwischenmahlzeit ist schon wieder so dicht, dass er nicht mehr begriffen hat, was wir am Anfang. Wir haben doch schon lange eine Verlosung gemacht, Jung. Schreib uns eine E-Mail und dann kannst du dieses sagenhafte Buch gewinnen. Halt's ruhig. Sag mal, wieso ist das aber linksrum? Also ich verstehe immer noch nicht, warum das falschrum bezahlt wird. Das sage ich dir nachher. Da haben wir nämlich gerade eine Gehirnwindungsschwäche. Die Abnormen. Also, wer gewinnen will, schickt uns eine E-Mail. Bis wann denn? Ach, 2 Wochen. Fertig. 2 Wochen. Ja, bis wann sind denn 2 Wochen? Bis Mitte März, dann fliege ich nochmal nach Barcelona und danach werte ich das aus. Ja. Ach, irgendwann. Schickt uns eine E-Mail, was wir kriegen bis zur Auslosung, nehmen wir und was nicht. Was wir gerne hätten, wir müssen wieder zusagen, Ironie kommt schlecht rüber. Wir wollen keine Plus Eins und Likes, da scheißen wir drauf, da kannst du eh nichts mit anfangen. Das Einzige, über was ich mich echt freue. Karten. Sowas. Postkarten. Das finde ich echt klasse und schreibt wirklich Koordinaten drauf. Ich habe das bei, ich glaube, NSFW hat damit angefangen. Ich fand die Idee klasse. Wir machen die weiter. Sowas mit Koordinaten, da können wir nämlich jetzt auch mal. Jetzt muss ich nochmal kurz auf Feuerweize eingehen, der gerade schreibt, für den Dreser brauchen wir eine Maske, sein Körper würde mir mal reichen. Ich entferne das jetzt mal für dich. Ja? Wieso liegt denn hier Stroh? Steht denn? Ja, das kann ich auch. Dieser Spruch ist auch so cool. Sieht er 2 Stunden lang das blaue Mützchen da unten? Da wird er geil. Und wir freuen uns natürlich tatsächlich, wenn er zu unserem Hörertreffen kommt, was wir gemeinsam mit den, vermutlich gemeinsam mit den Verrückten aus Bayern machen, mit Quantum Prost in Bremerhaven. Stopp, lass mich mal kurz ausreden. Ja. Und ihr da einfach gute Laune mitbringt. Ja. Was? So soll Videokopplung verhindert werden? Kamerabild, Kamera? Achso. Gedankenlyrik möchte diese angeleckte Dose haben. DL8X, also ich würde sie dir sogar schicken, aber ich habe die Befürchtung, wenn die Post die 3-mal durchs Postauto schmeißt, dass die dann explodiert. Also ich glaube, das wir können auch mal so ein Live-Experiment machen, dass du einfach so ein Red Bull mal trinkst, was seit einem Jahr abgelaufen ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt seit August abgelaufen. Und dann schauen wir mal, wann der Durchfall kommt, ob wir es noch in der Live-Sendung schaffen. Das machen wir anders. Bremerhaven, da bringe ich sie dir mit. Bis dahin ist auch das angeleckte, angerostet. Das hat also so Party da bekommen. Ich denke gar nicht, die wirst du kriegen, die Dose. So, machen wir Schluss. Will noch irgendwer was haben? Das Technik-Setup, Junge, sowas läuft bei uns automatisch, obwohl wir heute wieder völlig neue Technik am Start haben, wie eigentlich immer. Also in Wirklichkeit, der Jörg und ich, wir sind natürlich die absoluten Technik-Nerds. Wir bringen das nur immer am Anfang so 10, 20 Minuten, damit der Podcast länger wird. Ja, verstehst du? Genau. Damit das wir, ist der Trick. Damit wir den längsten immer in Weiter. Zwischenmahlzeit. Wir sind schon wieder 2:12. Das heißt, wir müssen sowieso schon wieder bezahlen bei Aufwärmung. Lass dir das mal von den Profi-Podcastern erklären, wie so ein vernünftiger Podcast läuft. Ja. Okay? So, Sings wieder hinterher. Genau, und wir müssen uns verabschieden. Ja, machen wir jetzt mit einer kleinen Musik für unsere Live-Hörer. Ja. Die anderen kriegen ja eh den Jingle, aber für unsere Live-Hörer auch nochmal. Und dann am Ende der Musik schalten wir dann so lange. Nee, dann müssen wir ja jetzt auch wieder schauen, sagen. Ja. Danke fürs Zuhören. Ja. Danke fürs Zugucken, dass man sich das anguckt. Der seid ihr selber schuld. Ja. Bis dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Okay. Da musst du aufpassen, wie du deine Hand hältst, Jürgen. Jürgen ist auch gut. So. Jetzt hast du genau da ausgemacht, wo ich meine Hand so blöd halte. Tja, das ist jetzt Schicksal. Also hier ist jetzt Stopp. Are you sure to want? Ich will, ich bin sure, ich will. Was? Ich. LPZ. LPZ war auch da. Also hier heute ist ja echt hier. Ich muss ja mal alles abschalten hier. So, jetzt sind wir aus dem Haus. Er nimmt natürlich jetzt noch wieder ein bisschen ein paar Minuten auf für uns hier. Oder? Weißt du, mit diesem Kamerabild auf diesem selben Monitor, da siehst du natürlich nicht, wer im Chat ist. Ja, ich bin ganz überrascht, wer da alles drin ist. Guck mal. Doch, Hammich ist auch da. Ich muss die nächste Mal ein bisschen nach links ziehen, dann geht das. Aber ich finde das mit dem Bild gar nicht schlecht. Wer das gucken will, für den ist das doch okay. Dich kriegen wir geschickt da raus. Perfekt. Also das lief doch gut. Dann steht ja meiner künftigen Dschungelkarriere bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, nichts mehr im Wege. Siehst du, du willst viel lieber einen Happy Day Podcast machen. Wieso, jetzt fangen die an zu schreiben, die Irren. Jetzt auf einmal, ne, ist vorbei. Macht mal einen neuen Termin auf die Seite. Was für einen neuen Termin? Ja, wir müssen erstmal einen neuen Termin finden. Ja, das, Mann, das ist nicht so sagen. Einfach. Der Jörg ist im Rauschmeister, das stimmt. Die Musik ist gut dafür, ja. Videofets, siehst du, da sind die Ersten, die das gut finden. Ach, ich fand es schön, das mal ausprobiert zu haben mit dem Video. Ich finde das irgendwie auch eine witzige Geschichte. Ich finde das bloß eins Knöpfchen nicht. Das ist ja in der Hose Feuerwehr. Jetzt muss ich vor allen Dingen, also heute. Wir nehmen übrigens noch auf, wollte ich dir sagen. Ne? Was ist drauf? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie schnell das geht, aber ich muss ja gleich nochmal nachgucken, wie das jetzt mit YouTube funktioniert. Das habe ich ja noch gar keine Ahnung. Auch jetzt habe ich den Rikscha-Andy vergessen. Shit. Ja, den können wir ja noch mit reinnehmen. Also es gibt einen, oder nehmen wir beim nächsten Mal mit rein. Den nehmen wir nächstes Mal echt rein, den möchte ich schon. Er war hier mal zu Gast, ich fand ihn so super sympathisch und ich mag seinen Podcast. Wie gesagt, inhaltlich war das für mich völlig belanglos. Aber wir können ihn ja schon mal anteasern. Der Podcast heißt... Habe ich gerade weggemacht hier. Irgendwas mit ein, oder? Ein Roller? Nee. Einholen von Informationen. Info einholen. Ja. Podcast.infoeinholen.de. Genau. Der ist von Rikscha Andy, der war auch bei uns zu Gast. Da geht es zwar nicht um Geocaching, sondern der hat so drei Kategorien. Und unter anderem hat er zum Beispiel schon mal eine aufgenommen, Vegan-Triathlon, Ernährung. Dann mit so einem Mädel, das eine Weltreise machen will mit dem Fahrrad. Also ganz bunten Mix. Und ich mag aber die Stimmfärbung und die Geschwindigkeit von dem Podcast. Das gefällt mir echt gut. Vielleicht sollten wir, hast du das Foto noch gesehen, was ich mal bei Twitter gepostet hatte? Vielleicht sollten wir das den Gedankenlyrik auch mal zuschicken in Zwischenzeit. Das hat sie gesehen. Von diesem Durex Play Sweet Strawberry. Ach so, nee, hast du gelesen, was sie drunter geschrieben hat, die einen? Also es ist auf Amazon und hat einen Review drunter geschrieben. I run out of strawberry jam and so I use this to put in the kids' rice pudding. Sie haben die Differenzen, also den Unterschied nicht gemerkt. Auf was für Ideen, ey. Mama. Ja, schmeckt wie immer. Was ist denn YouTube Studio? Also bei YouTube tut es ja auch mehr. Scheiße, ich habe auch was vergessen. Oh, der Testlauf ist übrigens bis jetzt nur drin. Den haben 29 Leute geguckt. Das war das, was ich auf YouTube heute über Tag, also so um 10 irgendwann mal eingespielt hatte, um zu gucken, funktioniert das überhaupt? Und selbst den haben schon 29 Leute geguckt. Hätte ich nicht gedacht. Sind wir jetzt eigentlich noch drauf? Ja, wir sind noch drauf, aber ich mache jetzt auch, wir sagen jetzt hier auch Tschüss, weil ich muss das ja alles noch rüberkopieren. Ne? Es wird wieder eine lange Nacht. Wo ist Stopp? So, da Stopp. Ciao, ciao. Tschüss.